Als offenbar bei de Gasperi ist sich die Forschung über Adenauer völlig einig darin, dass seine Gegnerschaft zum Kommunismus absolut eindeutig war und ein prägender Bestandteil, ein zentrales Strukturelement seiner Politik war. Deshalb lassen sich neue Erkenntnisse aus diesem Vortrag eigentlich auch nicht, dürfen neue Erkenntnisse eigentlich auch nicht erwartet werden. Im Rahmen dieser Skizze, die sich mit dem Verhältnis Adenauers zum Kommunismus befassen soll, kann selbstverständlich nicht das gesamte Geflecht dieser Beziehung durchleuchtet werden. Hier kann es nur gehen um die holzschnittartige Darstellung von Grundpositionen Adenauers und den daraus abgeleiteten Orientierungspunkten seiner antikommunistischen Politik. Taktisches und situationsbedingtes Finanzieren, worin er ein Meister war, das Biegen und Verhüllen, nicht das Verleugnen, das Biegen und Verhüllen seiner Grundsätze in der praktischen Politik und im politischen Tageskampf muss dagegen weitestgehend unberücksichtigt bleiben. Sicherlich darf die Betonung der weltanschaulichen Positionen in der adenauerschen Politik nicht übertrieben werden. Dennoch werden weite Bereiche seines politischen Handelns nur dann verständlich, wenn sie vor dem Hintergrund seiner klaren Grundsätze und Handlungsmaximen gesehen werden. Die Legende vom Nur-Pragmatiker Adenauer ist längst ad acta gelegt. In einem ersten Teil soll zunächst versucht werden, den psychologischen Prädispositionen Adenauers sowie seinen politischen und menschlichen Erfahrungen seit dem Kaiserreich nachzuspüren, ohne die seine dezidierte und unversöhnliche Gegnerschaft zum Kommunismus unverständlich bliebe. Im zweiten Teil sollen sodann Schwerpunkte seiner auf die Abwehr des Kommunismus gerichteten Politik nach 1945 herausgestellt werden. Braucht man noch nicht übersetzen. Comincio osservando che, al contrario di quello che avviene con De Gasperi nella recente discussione, di Adenauer nessuno dice che non sia stato anticomunista. La storiografia è unanime a mettere che per Adenauer l'anticomunismo è stato un elemento centrale di tutta la sua politica. Perciò dice lui molto modestamente che lui non potrà portare nuove ricerche, nuovi risultati, però cerca di spiegare le posizioni fondamentali di Adenauer e le conseguenze che ne traeva per la sua politica. Non vuole entrare nei fatti particolari della prassi anche nella tattica politica, però vuol chiarire questa posizione di fondo, ricorrendo anche lui alla ideologia portante di Adenauer e rifiutando che Adenauer sia stato un solo pragmatico. Poi vorrà, dopo questa breve introduzione, ci ha detto che farà due capitoli. Nel primo tratterà il condizionamento psicologico del cancelliere, le esperienze storiche vissute da lui dalla fine dell'impero che spiegano la sua concezione anticomunista, e nella seconda parte parlerà poi delle conseguenze che da questa esperienza storica venivano fuori per la politica dopo il 49. Die Eindrücke im Elternhaus sind bestimmt für das Leben eines Menschen. Diese Aussage Adenauers kann, weil er sie sehr häufig wiederholt hat, nicht ernst genug genommen werden, und es empfiehlt sich deshalb, diesen Eindrücken und Einflüssen nachzugehen. Schon von klein auf wurden Adenauer und seine Geschwister, wie es damals selbstverständlich war, zu christlicher Lebensführung mit regelmäßigem Kirchgang, Gebet, religiöser Unterweisung und so fort angehalten. Diese Frömmigkeit erschöpfte sich nicht nur in der Erfüllung kirchlicher Gebote, sie fand ihre Entsprechung im täglichen Leben. So ist für den Geist, der in dieser Familie geherrscht haben muss, jener väterliche Ausspruch zu missglückten botanischen Experimenten des jungen Konrad kennzeichnend, der sich tief in Adenauers Gedächtnis eingeprägt hat. Man soll nicht versuchen, dem Herrgott ins Handwerk zu pfuschen. Diese Aussage ist Adenauer als Maxime immer bewusst geblieben. In ihr kulminiert gewissermaßen schon früh nicht nur seine Einsicht in die Grenzen des Machbaren, sondern ebenfalls seine Ablehnung jeglicher Ideologie ohne metaphysische Bindung, einer Ideologie, die die geistigen und seelischen Dimensionen des Menschen leugnete bzw. vernachlässigte oder nicht genügend würdigte und die Materie als den alles beherrschenden Faktor gelten ließ. Kurz, die Ablehnung des weltanschaulichen Materialismus. Die im Elternhaus angelegten christlichen Grundlagen gerieten nie ernsthaft ins Wanken. Eine kurzzeitige religiöse Krise überwand der junge Adenauer durch die Lektüre des Schweizer Juristen und Protestanten Hilti und in seinen eigenen Exemplaren des Buches mit dem Titel Glück, die in seinen eigenen Exemplaren angestrichenen und besonders gekennzeichneten Stellen haben für Adenauer mit Sicherheit den Charakter von Leitsätzen erhalten, wie zum Beispiel jener, wonach, Zitat, eine bessere Gewissheit als die des Christentums über die großen Fragen des jetzigen und eines künftigen Lebens nirgends vorhanden ist und dass es auch nicht ausreichen kann, sich mit den, manchmal sogar noch recht unsicheren, einzelnen Resultaten einer Naturwissenschaft zufriedenzustellen. Man wird also in der Annahme nicht fehlgehen, dass Adenauers Grundhaltung in weltanschaulichen Fragen, seine zahllosen Bekenntnisse zur Freiheit und Würde der Person, zum Wert des einzelnen Menschen, zu einer sittlichen Weltordnung, seine ständigen Warnungen vor dem omnipotenten Staat, vor dem atheistischen und nihilistischen Materialismus ihre Basis haben in einem soliden christlichen Fundament. In dieser christlichen Überzeugung bewegte er sich stets, dies hat ein tiefsinniger Zeitgenosse festgestellt, treffend festgestellt, wie in einer selbstverständlichen Realität. Er stellte sein Christentum nicht zur Schau, er war ein ebenso echter wie diskreter Christ. Als zweite Form der Kraft wird stets die Landschaft genannt, in der Adenauer seine psychische, geistige und politische Heimat gehabt hat. Seinen ersten politischen Schwerpunkt hat er als Oberbürgermeister von Köln entwickelt. Unter den spezifischen örtlichen Gegebenheiten ist er politisch groß geworden. Als erster Mann der Stadt repräsentierte er das rheinische, politisch-liberale Bürgertum, das aufgrund jahrtausendealter enger Beziehungen zu den Nachbarländern mehr nach Westen und Süden geöffnet war als nach Osten. Auch er stand dem eher östlich geprägten Preußen fern. Schon seine frühen Reden zeigen einen antipreußischen Affekt, eine Antipathie, die er mit anderen rheinischen Politikern teilte. So führte er am 13. Juni 1919, also 2 Jahre nach seiner Einsetzung zum Oberbürgermeister, aus, dass die deutsche Katastrophe im vergangenen Weltkrieg letztlich auf die Lehren der Staatsomnipotenz und des Materialismus von Hegel und Marx zurückzuführen sei, Lehren, die nach den Befreiungskriegen von Preußen ausgegangen und verbreitet worden seien. Und nur die Tatsache, so sagte er später, dass Preußen gezwungen war, Köln in Rechnung zu stellen, habe es vor der absoluten Kommissigkeit bewahrt. Leider nicht so durchdringend, dass es ideologisch nicht dem Nazitum anheimfallen konnte. Ganz wesentlich habe zur Verbreitung der in Preußen herrschenden materialistischen Weltauffassung der Marxismus beigetragen. Und so liegt der Schluss nahe, Adenauer habe unter Bezug auf Spengler, wie Herr Tenbruck gestern ausführte, Preußentum und Sozialismus in engem Zusammenhang gesehen, wenn nicht sogar, wie Meyer meint, identifiziert. Symptomatisch für seine Antipathie gegen das zentralistische, bürokratische und militaristische Preußen ist auch sein 1946 gefallener Ausspruch, Berlin sei ihm, dem Staatsratsvorsitzenden, bei seinen Besuchen stets wie eine heidnische Stadt vorgekommen, während das heilige Köln dagegen von den Römern gegründet, von den Kräften des Christentums geformt, im humanistischen Geiste gewachsen sei. So bildeten für ihn die beiden Städte Berlin und Köln die Kristallisationspunkte zweier verschiedener, ja gegensätzlicher Lebens- und Weltauffassungen. Und eine Beurteilung Adenauers ist stets unter der Prämisse zu sehen, dass seine Rückkehr in die große Politik nach 1945 von dem zum demokratischen Westen hin orientierten Köln ausging und dass er zeitlebens seinen rheinischen Wurzelboden nie für längere Zeit verlassen hat. Dagegen etablierte sich in dem Vakuum, das die Zerschlagung des wenig beliebten, mit Skepsis und Distanz betrachteten Preußen hinterlassen hat, nach 1945 im östlichen Deutschland ein Regime von sowjetischen Gnaden, dessen durch und durch materialistische Weltaufanschauung Schlimmstes für Freiheit und Würde der Menschen befürchten ließ. Dunque, cerca di spiegare le origini di quelle esperienze storiche dalle quali Adenauer ha fatto politica, e qui ha sottolineato innanzitutto l'importanza e il valore che la famiglia e la tradizione della famiglia evidentemente hanno avuto su tutta la vita di Konrad Adenauer, che aveva vissuto in questa sua famiglia a Colonia una vita legata intimamente alle tradizioni cristiane e cattoliche, e che già come giovane era perciò contrario ad ogni ideologia senza un fondamento metafisico, e che già allora era contrario ad ogni concezione materialistica. Parla di una breve crisi religiosa che il giovane ha vissuto e superato, leggendo fra l'altro il libro di un giurista protestante, Hilti, in cui si diceva per esempio, e Adenauer si è adottato per esempio questa frase, che non esiste migliore sicurezza di tutte le grandi questioni di questa e della vita futura che non del cristianesimo. E dice che esiste una continuità in cui questo Adenauer per tutta la sua vita ha vissuto secondo questa concezione, e che da qui viene la sua concezione della libertà e della dignità dell'uomo singolo, dell'individuo, e da qui viene l'avversione contro l'onnipotenza dello Stato. Ho osservato poi anche che Adenauer è stato un vero ma discreto cristiano, cioè un cristiano che non faceva vedere all'esterno il suo cristianesimo, non lo dimostrava troppo, però lo viveva. Poi, oltre la famiglia come seconda base fondamentale, lui ha descritto in un modo che a me è molto simpatico, Colonia, come la patria di Adenauer, una città allo stesso tempo cattolica e poi di un certo liberalismo borghese, una città e una borghesia che era piuttosto rivolto verso l'Europa occidentale e meridionale che non a Berlino. Lo spirito antiprussiano come elemento centrale di questa mentalità e di questa forma di vivere. E qui cita per esempio un discorso di Adenauer in cui quello appena eletto sindaco di Colonia, il padre nel 1919, ha detto che la catastrofe della Germania, cioè la disfatta della prima guerra mondiale, era secondo di lui una conseguenza degli sviluppi negativi che sotto l'impronta di Hegel e di Marx aveva preso la Prussia, e dove si era sviluppata secondo di lui una concezione molto materialistica in cui potevano entrare sia le dottrine di Hegel sia quelle di Marx. E lui si domanda se anche per Adenauer c'era, che anche lui era una certa identificazione fra prussianesimo e socialismo. Poi dice che già allora, come conseguenza di questa sua impressione, Adenauer si dichiarava contrario alla burocrazia e al centralismo prussiano. Dopo la seconda mondiale, lui che era stato presidente del Consiglio di Stato prussiano durante la Repubblica di Weimar, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, lui disse in un altro discorso che avesse avuto sempre l'impressione di arrivare a Berlino in una città pagana, mentre Colonia era per lui la Santa Colonia, una città che viveva da tradizioni millenarie romane, antiche, cattoliche, eccetera. E lui osserva poi infine che proprio da Colonia e non da Berlino Adenauer è rientrato nella grande politica e che lui non si è mai allontanato per periodi più lunghi dalla sua regione renana in cui ha vissuto praticamente tutta la sua lunga vita. Als Oberbürgermeister von Köln erlebte er ein Jahr nach seiner Wahl Niederlage und Umsturz. Zwar verliefen die Unruhen vom November 1918 in Köln relativ harmlos. Ho dimenticato la frase finale. Allora c'è proprio quel contrasto messo da lui dicendo Adenauer tornava da Colonia, da quella regione renana nella grande politica e cercava di fare una politica che corrispondeva alle tradizioni di quella regione, mentre a Berlino dopo la caduta del nazismo fu instaurato nel vuoto rilasciato dalla Prussia il regime comunista. Die Unruhen vom November 1918 verliefen in Köln zwar relativ harmlos, doch erkannte Adenauer sofort die revolutionäre Tragweite der Vorgänge. Er sah, wie übrigens auch nach 1945, Deutschland und Europa vor einer Bewährungsprobe. Wenn in Deutschland das vom Geist der Zwietracht und des Aufruhrs, des Spartakus und des Bolschewismus durchzogen werde, der Kommunismus obsiege, so führte er 1919 aus, dann habe dies Signal und Sogwirkung für die westlichen Nachbarn. Ich zitiere, wenn der Bolschewismus uns ergreift, wird er nicht viel Zeit brauchen, auch bei ihnen einzudringen, so sagte er einem französischen Journalisten 1920. Man meint, den späteren CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzler zu hören, wenn er im gleichen Atemzug fordert, es müssten geistige Dämme zum Schutze des Idealen gegen den alles überflutenden Strom des rein materiellen Denkens und Strebens errichtet werden, und ist dann mehr als erstaunt nachzulesen, dass er im Jahr 1922 die Götterdämmerung des von ihm schon damals bekämpften Materialismus angebrochen sah. Wie sehr er sich in dieser Beurteilung getäuscht hat, sollten ihn die kommenden Jahre lehren. So musste er im Nationalsozialismus die Übersteigerung der materialistischen Weltanschauung bis ins Verbrecherische hinein miterleben, die Anbetung der Macht und Missachtung, ja Verachtung des Wertes des Einzelmenschen. Ein Brückenschlag zwischen seinen Grundüberzeugungen und der nationalsozialistischen Weltanschauung war undenkbar, und er hatte nach 1933 dafür zu büßen, durch Amtsenthebung, Entlassung, Strafverfahren, Sperrung bzw. Kürzung seiner Bezüge, Verleumdung als Separatist, einjährige Ausweisung aus dem Regierungsbezirk Köln, längere Trennung von Frau und Familie, mehrfachem Ortswechsel, Zwangsverkauf seiner Häuser in Köln durch Überwachung und zeitweilige Verhaftungen. In der erzwungenen 12-jährigen Ruhe, die er zur Lektüre und Reflexion nutzte, kam er zu dem Schluss, dass Nationalsozialismus und Marxismus gleichermaßen verhängnisvoll für Deutschland und die Welt waren und dass ihre gemeinsamen materialistischen Grundlagen dort in den katholischen und evangelischen, also den christlich geprägten Teilen Deutschlands, den geringsten Widerhall gefunden hatten, die am wenigsten der Lehre von Marx verfallen waren. Nachhaltigen Eindruck hinterließen insbesondere auch die päpstlichen Sozialenzykliken Rerum Novarum und Quadragesimo Anno, in denen er ein Sozialprogramm entdeckte, das aus dem Geist christlicher Nächstenliebe den Gedanken des Klassenkampfes überwinden und unter der Parole einer Entproletarisierung des Proletariats die Arbeiterschaft vor dem seelischen und materiellen Druck ihrer scheinbar hoffnungslosen Lage erlösen helfen wollte. Schon unmittelbar nach dem Zusammenbruch von 1945 zeigt sich als Quintessenz seiner Prädisposition und seiner Erfahrungen der persönlichen wie der fehlgeleiteten deutschen Geschichte sein Bestreben, die ethischen Grundlagen der Politik herauszustellen und die christlichen Kräfte politisch in einer großen Partei zusammenzufassen. Dies war für ihn die Antwort auf die materialistische Geisteshaltung und auf mit ihr im Zusammenhang stehenden Tendenzen, wie sie sich im Verhältnis von Einzelnen und Staat in der deutschen Vergangenheit in so verhängnisvoller Weise gezeigt hatten. Aus dieser Grundhaltung heraus begriff er seine Position im Sinne eines providentiellen Auftrags. Und wenn Hausenstein, der ihn gut kannte, der erste deutsche Botschafter in Paris, ausführt, er sei metaphysisch durchströmt gewesen, so finden sich tatsächlich derartige Ansätze in seiner Politik gegenüber dem linken Totalitarismus, nachdem der Rechte zerschlagen war, gegenüber dem Bolschewismus, dem Kommunismus, Sozialismus und Marxismus, hinter deren unterschiedlicher Begrifflichkeit sich für ihn in der Regel ein und dieselbe atheistische, menschenverachtende Doktrin des Materialismus und Kollektivismus verbarg. Die Politik der Sowjetunion nach 1945 bestärkte ihn immer wieder in seiner grundsätzlichen und kompromisslosen weltanschaulichen Gegenposition zum Kommunismus. Arnau ha visto dei parallelismi fra la le parallele fra la disfatta tedesca nel 18-19 e nel 45 e il pericolo di una rivoluzione bolscevica, soprattutto nel 19. Già allora disse per esempio ad un giornalista o a un visitatore francese: se il bolscevismo riesce a governare la Germania non avrà bisogno di molto tempo per arrivare anche da voi. E sia nel 19 sia nel 45 sperava in un riorientamento spirituale e culturale. E nel primo periodo postbellico era per un certo periodo ottimista, però poi venne la grande delusione con l'avvento del nazismo del 33, tra la concezione di un Adenauer e quella nazista non c'erano ponti, non potevano essere compromessi, e perciò lui, anche se non è un oppositore attivissimo, fu però destituito dal suo ufficio come sindaco, fu denigrato come separatista con tutta una onda pubblicistica, gli fu ridotta la pensione, fu stato anche imprigionato per certi periodi e confinato praticamente perché doveva lasciare Colonia. Poi ha taciuto e è ritornato alla pubblicità proprio nel 45, e intanto gli era maturata la convinzione che il nazismo avesse avuto la sua più grande forza dappertutto dove le tradizioni di tutte le due chiese cristiane erano diventate molto deboli, che cioè le due confessioni cristiane offrivano, secondo di lui, l'unica valida risposta, una risposta nella quale lui integrava le dottrine delle encicliche sociali dei papi, e una risposta in cui puntava proprio su quelle basi etiche di ogni politica, e nel 45, dopo l'esperienza nazista, credeva di dover creare il partito di tutti i cristiani, riguardava la sua posizione, quella posizione che adesso gli veniva offerta come un incarico provvidenziale. Era convinto che il materialismo di destra ormai era vinto, che però restava il pericolo del materialismo di sinistra, e lui vedeva sia nell'uno sia nell'altro totalitarismo lo stesso pericolo, cioè un collettivismo che minaccia e che disprezza il valore dell'uomo e dell'individuo, e da lì la sua posizione contro socialismo e comunismo proprio alla vigilia del suo ritorno nella politica attiva. Früher, als alle deutschen und westlichen Politiker schon 1945, hat Adenauer die mit Beendigung des Zweiten Weltkriegs entstandene neue Lage richtig eingeschätzt und den Ost-West-Gegensatz in seiner weltpolitischen und geistesgeschichtlichen Auswirkung erkannt. Deutschlands Lage mitten im europäischen Spannungsfeld sah er dabei als besonders gefährdet an. Ausgangspunkt seiner Analyse, von deren Grundelementen er bis zu seinem Tode 1967 nicht mehr abgerückt ist, war das Faktum, dass das überkommene europäische Staatensystem nicht mehr fortbestand. Ost- und Südosteuropa sowie ein großer Teil Mitteleuropas waren unter sowjetischen Einfluss geraten und verschwanden hinter dem zunehmend dichter werdenden eisernen Vorhang. Für den Westen drohte aus dem Osten die Gefahr einer atheistischen, kommunistischen Diktatur, die bereits 1945 als mindestens ebenso gefährlich beurteilte wie die nationalsozialistische. Zu den Erfahrungen und Erschütterungen durch das totalitäre nationalsozialistische Regime gesellten sich jetzt jene der totalitären kommunistischen Herrschaft im Osten, die, und dies in den vergangenen Tagen schon mehrfach betont worden, im westlichen Deutschland vermittelt wurden durch die zurückströmenden Soldaten und die über 12 Millionen Menschen bei einer Gesamtbevölkerung 1953 von 48 Millionen, die in verschiedenen Wellen geflüchtet oder brutal aus ihrer östlichen Heimat vertrieben, in den Westen einströmten und die antikommunistische und antisowjetische Stimmung erheblich verstärkten. Hinzu kam das Erlebnis der sukzessiven Gleichschaltung, kommunistischen Gleichschaltung in der sowjetischen Besatzungszone mit immer stärker um sich greifender Rechtsunsicherheit und zielbewusster und durch keine demokratischen Regeln gehemmter Ausdehnung der kommunistischen Macht auf Kosten der ursprünglich zugelassenen demokratischen Parteien. Die Zwangsvereinigung zur SED erfolgte nach vorausgegangenen schweren Pressionen nach Dekret ab April 1946. Und schließlich trat hinzu der Eindruck der Gefahr der Ausdehnung der sowjetischen Macht und des kommunistischen Systems noch weiter nach Westen. Eine Gefahr, deren Realität und Aktualität sich in der Gleichschaltung sämtlicher Regierungen ohne Ausnahme im gesamten von Sowjetrussland kontrollierten Gebiet und vor allem auch im Kampf um Berlin täglich neu offenbarte. Und kaum, dass der erste Angriff auf Berlin 1948-49 erfolgreich abgewehrt war, erfolgte der Angriff in Korea. Und während der Monate des siegreichen Vormarsches der dortigen Kommunisten drohte die Presse der DDR nach Westen, bald werde man auch in Deutschland koreanisch reden. Diese von der Sowjetunion ausgehende latente Aggressionsgefahr hatte für Adenauer zwei Wurzeln. Die eine war das traditionalistisch-russisch-nationalistische Expansionsstreben, das seit Iwan dem Schrecklichen und Peter dem Großen unverändert andauerte. Seit 1940 habe Sowjetrussland, so führte er verschiedentlich aus, wobei er in späteren Jahren als Beweis für seine Anschauung das Buch von Dieter Friede, das russische Perpetuum mobile, zitierte, die drei baltischen Staaten, die östliche Hälfte Polens und Teile von Finnland, Rumänien und der Tschechoslowakei annektiert. Es habe seinen Machtbereich weiter ausgedehnt auf die folgenden, nur dem Schein nach noch selbstständigen Länder, auf Albanien, Bulgarien, Rumänien, die Tschechoslowakei und die östliche Hälfte Deutschlands und Österreichs. Insgesamt habe es allein in Europa seit 1945 ein Gebiet von 471.000 Quadratkilometern seinem Herrschaftsbereich einverleibt. Die zweite Wurzel sah er in der Ideologie des atheistischen Kommunismus mit dem klar formulierten Ziel der Welteroberung und Weltbeherrschung. Das Zusammentreffen der beiden Faktoren, des machtpolitischen Anspruchs Russlands mit den ideologischen Zielen des Kommunismus, Faktoren, die Adenauer zusammenkoppelte im Begriff Sowjet-Russland, führte zur Konstellation eines weltpolitischen Dauerkonflikts zwischen Ost und West, mit Deutschland als Brennpunkt und gefährlichsten Krisenherd. Denn mitten in Deutschland offenbarte sich in aller Schärfe die grundsätzliche und unversöhnliche Gegnerschaft der sowjetischen Herrschaft zur freiheitlich-demokratischen Position des Westens. Östlich der 1000 Kilometer langen Demarkationslinie seien charakteristisch, so formulierte Adenauer, Vermassung und Beherrschung der Massen, rücksichtslose Ausbeutung durch eine kleine Oberschicht in der Form eines totalitären Staates, Sklaverei, Konzentrationslager, Verfolgung des Christentums. Mittel zur Erweiterung der bereits erreichten Machtpositionen seien die kommunistischen Parteien in den demokratischen Ländern, die als fünfte Kolonnen nichts anderes als ein Stoßtrupp des russischen Imperialismus seien. Hier griff er die Formulierung Churchills von 1946 auf, bereit, getreu der Parole Lenins, wer Deutschland hat, hat Europa, die Macht in ganz Deutschland zu erobern. Und wenn der Kommunismus Sowjetrusslands seine Herrschaft hier auf Deutschland ausgedehnt hat, so sagte er, dann wird der übrige Teil Europas ganz schnell folgen, denn schon wegen der Lage Deutschlands inmitten Europas zwischen Ost und West ist ja die deutsche Entwicklung von großer Bedeutung für die Entwicklung in Europa und damit in der gesamten Welt. Hier schließt er nahtlos an seine Ausführungen nach dem Ersten Weltkrieg an. Er folgert daraus, dass es deshalb die Aufgabe des direkt an den Sowjetblock grenzenden und deshalb besonders gefährdeten Deutschlands sei, einen Damm gegen die Rote Flut zu errichten, Europa zu einer festen Friedens- und Abwehrgemeinschaft gegenüber der Bedrohung von Osten her zusammenzuschweißen und zur Rettung der auf christlicher Grundlage gewachsenen Kultur auch im geistigen Bereich einen Damm aufzurichten gegen das Einsickern und die Infiltration sowjetrussischer Ideen. Come dice che Adenauer prima di ogni altro politico tedesco valutava nel modo giusto la nuova situazione creatasi nel 1945, il grande contrasto fra Est e Ovest, tanto più pericoloso per la Germania a causa della sua posizione al centro del continente. E da qui dice. Nasce una concezione di Adenauer che è rimasta tale fino ai suoi ultimi anni. Lui diceva che il sistema degli stati europei non esiste più, tutta la Ost-Mitteleuropa è perduta, là vengono installate delle dittature comuniste. Esiste un diretto pericolo che si cerchi di allargare questo sistema comunista anche nella parte occidentale del mondo, dell'Europa. La Germania è la più minacciata, esiste un pericolo immediato per la Germania e convinti di questo pericolo immediato erano anche i tanti militari che tornavano dalla prigionia russa e soprattutto i milioni di profughi che erano cacciati via in modo brutale dai russi e polacchi. E poi si viveva che molto velocemente anche nella parte della Germania occupata dai russi fu messo in atto il sistema comunista con tutte le sue conseguenze, per esempio con la limitazione di spazio di azione a tutti i partiti non comunisti, con le discussioni fra comunisti e socialdemocratici, però alla fine la unificazione forzata dei due partiti nella SED, cioè che in quel periodo sembrava molto realista la paura che questo sistema comunista sarebbe stato più allargato ancora, più esteso a ovest. La prima crisi di Berlino, la guerra di Corea, durante la quale la stampa comunista di Berlino Est cominciava a scrivere fra poco anche noi parleremo il linguaggio coreano e perciò questa paura dell'espansionismo russa. E Adenauer vedeva come radici di questo espansionismo due, da prima il tradizionale espansionismo e imperialismo della Russia già zarista, ha molto spesso elencato le province e gli stati che la Russia aveva già annesso nel corso di questo secolo, parlando spesso dei paesi baltici, della Polonia orientale, della Finlandia, e parlando anche della dominazione diretta della Russia nei nuovi stati satelliti. E poi la seconda radice vedeva proprio nella pretesa del comunismo, del collettivismo ateista di voler dominare in tutto il mondo. E perciò questa convinzione che esisteva un conflitto duraturo di portata mondiale fra Est e Ovest, che la Germania era, come dicevo, la più minacciata, che c'era proprio in Germania sempre il pericolo di un'ulteriore espansione, pericolo anche costituito dai partiti comunisti in cui lui vedeva non altro che strumenti per arrivare a realizzare la dominazione russa, riportandosi poi per caso specifico tedesco alla parola di Lenin che ha la Germania ha anche l'Europa. Come alla fine della prima guerra mondiale, ancora più chiaramente, diceva lui, la Germania deve formare una specie di diga contro un'ulteriore espansione e per combattere a lungo il comunismo e le sue pretese di dominazione mondiale. Non basta solo quella diga, ma si vuole la diga europea fondata sui valori della cultura cristiana umanistica tradizionale, perciò questi valori entrano nella sua politica europea. Die Konsequenzen, die Adenauer aus dieser Konfrontation auf der einen Seite russischer Kommunismus, den auch als politischen Kommunismus bezeichnet, und seine fünften Kolonnen mit seinem totalitären und imperialen Machtanspruch, auf der anderen Seite die europäische, auf christlicher Grundlage gewachsene Kultur. Also aus dieser bipolar-dualistischen Grundstruktur für sein außenpolitisches Konzept zog, sind so oft beschrieben und kontrovers abgehandelt worden, dass sie hier nur in ihren Grundzügen skizziert werden sollen. Aus einer zunächst defensiven, antikommunistischen und antirussischen Position heraus entwickelte er eine letztlich offensive Strategie. Elemente dieser Strategie waren Wille zur Selbstbehauptung der deutschen Nation und Aufbau einer antikommunistischen westlichen Sicherheitsallianz im militärischen Bereich, also EVG und NATO, daraus erwachsend ein einiges eng mit den USA kooperierendes antikollektivistisches Europa, das als eigenständiges Kraftfeld wohl in der Lage ist, dem Vordringen des Kommunismus Einhalt zu gebieten. Der Damm gegen die rote Flut könne aber nur dann halten, und hier wird die Brücke zu seinen innenpolitischen Konzeptionen geschlagen, wenn die inneren Verhältnisse sowohl in Deutschland wie auch in Europa konsolidiert und stabil seien. Denn wenn die innere Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, ist auch die äußere Sicherheit in Frage gestellt. Damit ist klar, Adenauer richtete auf den Kampf gegen den Kommunismus oder positiv gewendet auf den Kampf für den Fortbestand des christlichen Abendlandes seine Außen- wie auch seine Innenpolitik aus. Es wäre also einseitig, Adenauer zu unterstellen, er habe nur im außenpolitischen Maßstab gedacht und nur um seine Außenpolitik, die Bundesrepublik im doppelten Verbund von EG und NATO zu stützen, auch innenpolitisches Engagement entfaltet. Seine Sozialpolitik zum Beispiel sei also degradiert zu einer Nebenfunktion seiner Außen- und Verteidigungspolitik. Denn, so führte er verschiedentlich aus, man solle nicht nur den politischen oder wirtschaftlichen Machtkampf mit Sowjetrussland sehen, Wir müssen auch darin sehen, einen geistigen Kampf, den wir unbedingt bestehen müssen. Diese weltweite geistige Auseinandersetzung können noch Jahrzehnte dauern und nur erfolgreich bestanden werden unter der Voraussetzung, Zitat, möglichst guter und ausgeglichener sozialer Verhältnisse im Innern. Unkraut gedeiht auf schlechtem Boden. Das gilt auch vom Kommunismus. Daher müssen wir uns bemühen, in unserem Lande Arbeit und Sicherheit, eine gerechte soziale Ordnung zu schaffen. Das christliche Gedankengut ist wesentlich für den Kampf gegen den Bolschewismus. Es kommen jetzt mehrere kleine Kapitel, ich weiß nicht, ob Sie immer gleich übersetzen wollen. Dann können wir das hier eben einfügen. Dunque, il confronto tra mondo orientale e mondo occidentale, mondo orientale da lui chiamato Sowjetrussland, per spiegare che era formato proprio dalla Russia e dal bolscevismo. Da questo confronto maturava in lui la concezione politica che partiva da una posizione difensiva contro la Russia per tenere quello che c'era ancora non toccato dalla Russia, che però poi si allargava in una visione offensiva. E di questa visione offensiva qui sono stati citati quattro punti fondamentali. Il primo è la nazione tedesca che deve restare, che non è da perdere, che non è perduta, bisogna rifarsi alle tradizioni della nazione tedesca, perciò anche lì un'intervento, eccetera. Il secondo, la collaborazione militare e politica con gli altri stati europei, che lo porterà ai primi tentativi di una comunità di difesa europea e che poi infine finisce con la comunità europea. Il terzo, l'Anschluss di questi stati europei agli Stati Uniti, creando la NATO, nel senso che l'Europa conservasse una sua fisonomia propria, ma che l'Europa diventerebbe un alleato fidato degli Stati Uniti e gli Stati Uniti un alleato fidato dell'Europa, garantendo lo status quo. E poi quello che a lui è sottolineato ancora di più, una conseguenza anche per la politica interna, cioè non soltanto una offensiva creando delle alleanze militari e politiche, però la condizione che la sicurezza all'esterno è possibile soltanto quando esiste una politica di sicurezza interna. La stabilità interna, la stabilità e l'equilibrio sociale avevano evidentemente per lui una importanza primaria, perciò il suo interesse per la politica interna, per la politica sociale, proprio perché credeva che solo equilibrio sociale, con lavoro per tutti, sicurezza per tutti, con un giusto ordine sociale, che solo con questi elementi si poteva a lunga scadenza combattere il comunismo. E diceva anche che questo contrasto è un contrasto che non si vince in un decennio, ma è un contrasto che durerà ancora per qualche decennio. E qui torniamo poi alla base fondamentale, che cioè la base comune di questa politica, di questa politica interna e sociale, era proprio quella visione cristiana di cui ha parlato prima. Schon in einer Rede am 17. Dezember 1946 in Lippstadt stellte er den kollektivistisch-planwirtschaftlichen Vorstellungen des Marxismus, der sozialistischen Anschauung, wie er sagte, eine auf Freiheit und Eigenverantwortung begründete eigene Wirtschaftskonzeption entgegen. Zitiere recht ausführlich: Der Sozialismus führt mit zwingender Notwendigkeit dazu, den Menschen seiner persönlichen Freiheit zu berauben. Er gibt ihm nicht die Freiheit, er beraubt ihn der Freiheit. Er führt notwendigerweise zum Staatskapitalismus, zu jener Allmacht des Staates auf dem Gebiet der Politik und der Wirtschaft, die wir in den letzten 12 Jahren am eigenen Leibe so schadvoll erfahren haben. Bei der Frage, was aus den Großindustrien werden soll, handelt es sich darum, soll die Macht des Staates dadurch, dass man ihm das Eigentum an den entscheidenden Industrien überträgt, ins Ungemessene gesteigert werden oder nicht? Sie wissen, dass wir in unserem Programm als einen der fundamentalsten Sätze denjenigen vom Schutz der persönlichen Freiheit stehen haben, dass wir ausgeführt haben, dass die Zusammenballung wirtschaftlicher Macht sowohl in privater wie in staatlicher Hand die Freiheit des Einzelnen gefährdet. Wir sind in unserer Partei alle davon überzeugt, dass wir an eine fundamentale Neuordnung der Wirtschaft herantreten müssen, und wir wollen dies dazu benutzen, einen Ausgleich im Besitz herbeizuführen und die Arbeitnehmer als gleichberechtigte Glieder in der Wirtschaft teilnehmen zu lassen mit Rat und Tat. Alles das wollen wir, und vor allem wollen wir möglichst viel mäßigen Besitz und möglichst viel freie, wenn auch bescheidene Existenzen, weil wir darin den sichersten Schutz der Demokratie und der Freiheit erblicken. Darum wollen wir den Schutz der Handwerker, des Mittelstandes, des kleinen Bauern und Landwirts. In den kommenden Jahren haben sich diese Vorstellungen weiter zu folgenden Fixpunkten kristallisiert: unternehmerische Initiative, Privateigentum, soziale Gerechtigkeit, insbesondere in der Form breiter Streuung mäßigen Eigentums, sowie Abwehr politischer und ökonomischer Machtzusammenballungen, sei es in öffentlichen oder privaten Händen. Strukturell musste dies in jeder Beziehung eine dezentralisierte Wirtschaftsordnung bedeuten, deren innerer Zusammenhang mit den adenauerschen antietatistischen, antikollektivistischen und antimaterialistischen Grundpositionen ganz offenkundig ist. In Erhards sozialer Marktwirtschaft fand Adenauer das Programm, das seinen Konzeptionen entsprach, dem er in der CDU mit zum Durchbruch verhalf, und hier muss ich Herrn Hürten widersprechen, und das ihm schließlich durch seine durchschlagenden Erfolge die wirtschaftliche und finanzielle Basis im Kampf gegen die alle kommunistischen Umtriebe bot. Allora, una prima conseguenza pratica era l'atteggiamento in materia di politica economica. Ha citato all'inizio un discorso fatto da Adenauer già nel dicembre del 1946, in cui mette in rilievo il contrasto fra l'economia pianificata di Stato del sistema comunista e la sua concezione di una economia fondata sulla libertà. E asseriva in quel discorso che l'economia programmata non dà libertà, ma priva l'uomo della libertà, e che e questa politica, questa economia programmata avrà come conseguenza quel capitalismo di Stato, il quale, disse lui, noi abbiamo conosciuto negli ultimi 12 anni, cioè sotto il nazismo, mentre noi, diceva, vogliamo garantire le libertà personali, non vogliamo concentrazione di potenza economica né nelle mani dello Stato né nelle mani di privati, ma soprattutto non la vogliamo nelle mani dello Stato. Anche noi vogliamo un riordinamento, un nuovo ordine sociale in cui datori di lavoro e operai hanno gli stessi diritti. Vogliamo favorire soprattutto le piccole e medie proprietà. E da lì poi alcune iniziative in sede politica che aiutavano, per esempio le iniziative degli imprenditori, aiutavano gli strati medi e aiutavano anche la formazione di piccole proprietà di terreni e di case soprattutto. E infine da questa concezione nasce come conseguenza quella sociale, Marktwirtschaft, l'economia di mercato, l'economia sociale di mercato, e nella concezione di Ludwig Erhard. E qui dice lui, anche un po' in contrasto a Hürten, che Adenauer ha avuto una parte importante per far valere questa concezione erhardiana nel partito della CDU. Ebenso wie er seine wirtschaftspolitischen Vorstellungen aus seiner antisozialistischen Grundposition, kann auch sagen, antikommunistischen Grundpositionen heraus entwickelte und als Beitrag zur inneren Sicherheit des Staates gewertet wissen wollte, waren auch seine sozialpolitischen Vorstellungen über den Rahmen der aus christlichem Gedankengut gespeisten Fürsorge hinaus beeinflusst von der Sorge um den Fortbestand und die Stabilität des demokratischen Staates, der nur von einer der kommunistischen Seite her bedroht und in Frage gestellt wurde. Die gesamte soziale Gesetzgebung der Bundesrepublik, so sagte er, hat nicht zuletzt ein großes Ziel: die soziale Festigung der Bevölkerung des Bundesgebietes gegenüber dem Trommelfeuer von verlogener Agitation aus dem Osten. Nur wenn es uns gelingt, Deutschland, dieses wichtige Grenzgebiet der atlantischen Welt, gegen den nicht nachlassenden Druck des Ostens und der von ihm angewandten subversiven Methoden auch auf sozialem Gebiet immun zu machen, sind Verteidigung und Sicherheit Europas gewährleistet. Soldaten und Waffen allein reichen zur Sicherheit nicht aus. Galt seine Sorge zunächst der Beseitigung der Arbeitslosigkeit und der Heilung der Kriegsschäden, die vornehmlich mit der von ihm geförderten Lastenausgleichsgesetzgebung von 1952 angestrebt und schließlich erreicht wurde, so griffen in den 50er Jahren mehr und mehr strukturpolitische Erwägungen Raum. Ausgangspunkt für seine sozialpolitischen Vorstellungen war zunächst die Konsolidierung der deutschen Finanzverhältnisse, die er als einen Beitrag zur inneren Sicherheit anstrebte, um von diesem soliden finanziellen Fundament aus den sozialen Verpflichtungen nachkommen zu können. Die wesentliche Rolle, die Adenauer als Promotor der Rentenreform Mitte der 50er Jahre spielte, ist in den letzten Jahren von Hans-Günther Hockerts mehrfach betont worden. Die Rolle eines Promotors hat er Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre auch in der bisher viel zu wenig beachteten Diskussion um die Reform der Krankenversicherung gespielt. Auch die Montan-Mitbestimmung, die er natürlich auch aus anderen Gründen forcierte, ebenso das Betriebsverfassungsgesetz, das er als großen Fortschritt gerade für die Arbeitnehmer betrachtete und das nach seiner Überzeugung wirklich zur inneren Beruhigung, zur Versöhnung und Einbindung der Arbeiter mit und in den demokratischen Staat beitragen sollte, gehören in diesem Zusammenhang. Was hatten Sie nach der Landesreform noch genannt? Die Krankenversicherung. Dunque c'è un parallelismo fra la politica economica e la politica sociale del cancelliere. Ambedue c'erano da un lato conseguenze da quella ideologia cristiana di cui parlavamo. Dall'altro lato avevano una funzione parallela nella visione del cancelliere, sia l'una sia l'altra doveva immunizzare la popolazione dalle tentazioni della propaganda comunista. Si vuole un tantum di sicurezza per far sapere alla gente che stiano molto meglio sotto questo sistema che sotto l'altro. La premessa necessaria per ogni tipo di difesa è proprio questa mentalità di sicurezza, la mentalità in cui la gente si identifica con lo Stato che esiste. I primi grandi compiti erano quelli di superare le dirette conseguenze della guerra, la disoccupazione e i tanti danni della guerra, perciò il cosiddetto Lastenausgleich, secondo il quale ogni tedesco doveva pagare una certa somma che poi veniva distribuita fra quelli che avevano perduto e sofferto di più. Però poi dagli anni 50, quando le prime e dirette conseguenze della guerra sembravano di essere superate, cominciavano le riforme strutturali. E qui lui sottolinea che Adenauer era per esempio il promotore della riforma delle pensioni, come vediamo anche e soprattutto dallo studio di Hockerts, che però si sa intanto anche da altri documenti che Adenauer era allo stesso tempo un promotore di una riforma molto larga del sistema delle assicurazioni contro le malattie e che lui salutava, se anche in parte per altri motivi, anche quel modello di cogestione che fu introdotta nell'industria del carbone e del ferro. Lastenausgleich, Montan, Mitbestimmung, Betriebsverfassungsgesetz, Rentenreform und Reform der Krankenversicherung, um nur einige Gesetze bzw. Gesetzesvorhaben zu nennen, bilden die Gelenke der Sozialpolitik unter Adenauer. Es würde den Rahmen dieser Skizze sprengen, die zahlreichen weiteren Gesetze aufzuführen, mit denen er insbesondere den Mittelstand, wozu er Landwirte, Handwerker, Beamte und freie Berufe wie Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten zählte, zu stärken und abzusichern versuchte. Vor allem trat er für die Besserstellung der Beamten und Angestellten ein, weil er in diesen gesellschaftlichen Gruppen nicht nur die verbindende Klammer zwischen Arbeitnehmern und Managern, wie er sich ausdrückte, sah, die für das Staatsganze absolut notwendige Basis, sondern auch das Schutzdach gegen die drohende Vermassung, gegen die geistige Nivellierung unseres Volkes, die sich nicht vertragen mit der Freiheit und Würde des Menschen. Vermassung ist die Vorstufe zum Materialismus. Die Beamtenschaft lag ihm auch deshalb besonders am Herzen, weil er der Ansicht war, und hier baute er fest auf bewährte preußische Traditionen, dass vom staatspolitischen Standpunkt betrachtet uns die Beamtenschaft den besten Nachwuchs auf staatspolitischem Gebiet liefere. Wir müssen diese im guten Sinne konservativen, ethischen Werte gerade in einer Zeit wie der unsrigen unbedingt erhalten und pflegen. Ich halte das für eine ganz existenzielle Frage für den Fortbestand des Staates. Sein energisches Eintreten für die relativ rigorosen Steuersenkungen 1954-55 sowie für die Verbesserung der Beamtenbesoldung gehören in diesem Zusammenhang. Sein Ziel, durch Schaffung von Wohlstand für alle und sozialer Absicherung dem Kommunismus den Nährboden zu entziehen, konnte er 1961 als erreicht betrachten. Den Leuten geht es gut, sie sind auch zufrieden. Wenn die innenpolitischen Verhältnisse der Bundesrepublik im Vergleich zu den meisten anderen großen Industriestaaten sich in den vergangenen Jahren trotz mancher wirtschaftlicher Probleme also außerordentlich stabil erwiesen haben, trotz Ölschock, Weltinflation und Weltrezession, trotz einer zeitweisigen Arbeitslosigkeit von über 1 Million, wenn die KPD und DKP und die übrigen kommunistischen Gruppierungen so unbedeutend blieben, dann liegt dies wesentlich mit an dem soliden Fundament, das mit der unter Adenauer geführten Wirtschafts- und Sozialpolitik gegossen worden ist. Wesentlich klarer als die übrigen westlichen Politiker hat er die enge Beziehung zwischen außen- und innenpolitischer Stabilität erkannt. Aus dieser Erkenntnis heraus suchte er de Gaulle und andere westeuropäische, auch italienische Politiker verschiedentlich zu bewegen, auch in ihren Ländern größeres sozialpolitisches Engagement zu entwickeln, damit ihre Völker dem Kommunismus innerlich und dann aufgrund ihrer Zufriedenheit mit dem Staat auch militärisch Widerstand leisten würden. Noch 1966, in einer seiner letzten großen Reden, strich er rückblickend den Ausgangspunkt und diesen engen Zusammenhang zwischen Außen- und Sozialpolitik heraus. Wir mussten einen festen Damm gegen die kommunistische Gefahr errichten, die uns von Osten her drohte. Diese Gefahr war sehr groß und es musste alles geschehen, um ihrer Herr zu werden. Man hat uns später getadelt, wir seien auf sozialem Gebiet zu weit gegangen. Meine lieben Freunde, wir mussten so weit gehen, wie wir konnten, und wir sind so weit gegangen, um uns, um unser Volk vor der kommunistischen Gefahr zu retten. Le leggi sul lastenausgleich, sulla riforma delle pensioni e sulla partecipazione degli operai nei consigli di fabbrica erano una base dalla quale sortiva la politica sociale di Adenauer, che poi cercava soprattutto di favorire i ceti medi, liberi professionisti, agricoltura, ma anche medici, architetti, e poi una politica in favore dei funzionari e impiegati, perché Adenauer vedeva in tutti questi gruppi una solida diga contro il collettivismo e vedevo soprattutto nei funzionari statali, e qui entra un po' nella tradizione prussiana, la garanzia di un pubblico impiego imparziale al di sopra degli interessi particolari dei gruppi, e perciò cercava di aumentare i salari degli impiegati, e perciò nel 54-55 si hanno operato per diminuire in modo drastico le tasse. Lo scopo era quello di creare il famoso benessere per tutti, e credeva poi di poter dire la gente sta bene ed è anche contenta, cioè credeva di aver raggiunto quella stabilità creata allo stesso tempo da politica estera e da politica interna e sociale. E come già dicevamo prima, che era convinto che senza questa stabilità interna fosse impossibile una difesa dai pericoli che minacciavano dall'esterno, e perciò lui avrebbe ammonito non di rado sia De Gaulle sia anche uomini politici italiani di realizzare anche nei loro paesi riforme sociali simili a quelle che aveva realizzato la Germania, proprio anche in quella funzione. Quando uno gli ricordava che la sua politica sociale era stata troppo larga, lui rispondeva, e così torniamo sempre sulla linea fondamentale, noi abbiamo eretto una diga e dovevamo erigerla, dovevamo creare anche questo sistema di riforme sociali proprio per guadagnare il consenso della popolazione al nostro sistema. Adenauer hat sich nie theoretisch und philosophisch mit dem Kommunismus auseinandergesetzt. Seine Abneigung gegen Theorie und allzu umfassende Programmatik ist bekannt. Marxismus und Kommunismus galten ihm als wissenschaftlich überwunden. Wer jedoch meint, er habe den Kampf gegen den politischen, das heißt also den russischen, und den weltanschaulichen Kommunismus nur mit militärischen, materiellen und rechtlichen, wenn man an das KPD-Verbot, Anstrengungen unter Vernachlässigung der geistigen Dimension bestehen und letztlich gewinnen wollen, erliegt einem Irrtum. Während der ersten Nachkriegsjahre ging er allerdings noch unter dem Eindruck des NS-Regimes und der Reaktion der Bevölkerung darauf, wie selbstverständlich davon aus, dass in der deutschen Bevölkerung die christlichen Grundsätze und damit eine antikollektivistische und antitotalitaristische Grundhaltung fest verankert wären. Doch schon bald sah er, wie materialistisches Denken und Handeln auf breite Bevölkerungskreise in Stadt und Land übergriffen, sodass er seine Parteifreunde schon Anfang der 50er Jahre aufforderte, zur Lösung der geistigen Krise vom Boden der christlichen Prinzipien aus beizutragen. Spätestens seit dem Jahre 55, als ihm nach seiner Moskau-Reise Meinungsumfragen eine spürbare Änderung der öffentlichen Meinung gegenüber der Sowjetunion signalisierten, verfolgte er den Gedanken, die Bevölkerung für diesen Kampf systematisch zu schulen, für den sie nicht mehr über das nötige geistige Rüstzeug verfüge. Teile der Bevölkerung, sagte er, gingen materiell in solcher Weise auf, dass sie für die höheren geistigen Werte mehr oder weniger das Gefühl verlieren. Wenn es den freien Völkern der Welt nicht gelingt, gerade dieses Gefühl für den Wert der auf christlichem Boden entstandenen Güter zu steigern, dann wird die Zukunft nach meiner Überzeugung für weite Teile des Erdkreises sehr dunkel sein. Denn mit dem dialektischen Materialismus, mit dem Kommunismus, ist notwendigerweise Sklaverei und Herrschaft einer kleinen Schicht verbunden. Er schlug deshalb dem geschäftsführenden Vorstand seiner Partei vor, präzise Vorschläge für die Auseinandersetzung mit der bolschewistischen Weltanschauung erarbeiten zu lassen. Diese Abwehrarbeit muss über den Kreis unserer Partei hinausgehen. Sie muss alle möglichen Organisationen umfassen, die Gewerkschaften, die konfessionellen Vereine, die Standesvereine und so weiter. Es muss wirklich ganz allgemein ein Alarmsignal gegeben werden. Schon Anfang 1955 hatte er den Gedanken vorgetragen, zitiere, der nichts mit der Partei zu tun hat, dass es möglich sein müsse, ein Institut in Deutschland ins Leben zu rufen, das das deutsche Volk wachhalte gegenüber den Gefahren, die durch den Kommunismus drohen, das ihm aber auch zeigen soll, wie es mit dem Leben der Bevölkerung wird unter der Herrschaft kommunistischer Ideen. Zu diesem Zweck müssten die Kirchen eingeschaltet werden, aber auch die konfessionellen Arbeitervereine, um der rein materialistischen Schulung, etwa durch den DGB, entgegenzuwirken. Ein greifbares Ergebnis dieser Initiative war die Politische Akademie Eichholz, die in eben diesem Sinne zunächst nur als Schulungsstätte gedacht war, schließlich aber Keimzelle der viel breiter arbeitenden Konrad-Adenauer-Stiftung wurde. In immer eindringlicher werdenden Worten appellierte er während der kommenden Jahre an seine Parteifreunde, dass nur vom Boden der christlichen Grundsätze aus der Kampf bestanden werden könne und welche Verantwortung sie gegenüber der deutschen Bevölkerung trügen. Er sehe, so führte er 1963 aus, mit Schrecken, wie die Jugend immer mehr dem Christentum entfremdet werde. Deshalb müssen wir viel mehr als vor 15 Jahren immer wieder zum Ausdruck bringen und beweisen, dass es allein die Wahrheiten des Christentums sind, auf denen trotz der Entwicklung dieser Zeit das Wohlergehen der Menschen aufgebaut werden kann. Und fast beschwörend wie resignierend klingen seine Ausführungen aus dem Jahr 1965. Ich bedauere außerordentlich, dass gerade die Frage der weltanschaulichen Fundierung bei uns kaum noch eine Rolle spielt. Das deutsche Volk wertet nicht mehr feste Prinzipien, es wertet nur noch Geld und Gut, Vermögen und Autos und alle diese Dinge. Und alles das wird verloren gehen, meine Herren, verlassen Sie sich darauf, wenn wir nicht an unseren weltanschaulich fundierten Grundsätzen festhalten. Dass er diese Gedanken nicht nur im engen Zirkel seiner Partei, sondern auch vor westlichen Staatsmännern entwickelte, hat er in seinen Memoiren offengelegt. Diese Tatsache unterstreicht, wie sehr er die Auseinandersetzung seiner Politik mit dem Kommunismus auch als weltweites geistiges Ringen verstanden wissen wollte. So entwickelte er 1955 gegenüber dem amerikanischen Außenminister Dulles einen Plan, in der freien Welt einen Aufklärungsfeldzug, getragen von Hochschulen, Parteien, Gewerkschaften und eigens dafür gegründeten Gesellschaften, gegen den Kommunismus zu starten. Dulles nahm den Gedanken zwar auf und schlug den Nordatlantikrat als beste gemeinsame Stelle für diesen Feldzug vor, doch sollten die einzelnen Länder selbst die Einzelheiten oder Methoden bestimmen. Die Frage der psychologischen Kriegsführung gegen den Kommunismus ventilierte Adenauer weiter, war jedoch mit den Vorstellungen, wie sie etwa im Verteidigungsministerium 1958 in Deutschland gepflegt wurden, nicht zufrieden, sodass er seinen Pressechef von Eckart 1958 bat, einmal Gedanken zu entwickeln, wie eine Propagandazentrale der Nordatlantikpaktstaaten gegen den Kommunismus nicht nur gegenüber Sowjetrussland aussehen könne. Er stellte sich eine Art Antikommunform vor, deren Arbeit sich nicht in der Abwehr der kommunistischen Angriffe erschöpfen würde, sondern in erster Linie positiv arbeiten sollte durch die Betonung unserer westlichen Ideale. In seiner Antwort wies von Eckart ähnlich wie Dulles darauf hin, dass der Grad des Interesses der einzelnen Staaten an solchen Aktionen zu unterschiedlich sei. Und dass man am besten versuchen solle, private Institutionen zu schaffen, um den Gedanken weiterzutreiben. Die daraus sprechenden Vorbehalte eines seiner engsten Mitarbeiter ließen Adenauer unbeeindruckt. Bei einem kurz darauf stattfindenden Meinungsaustausch mit dem italienischen Ministerpräsidenten Fanfani warb er ebenfalls um sein Projekt. Er sagte, Fanfani habe sich durchaus interessiert gezeigt, jedoch auch auf die Verschiedenartigkeit nationaler Interessen hingewiesen und die Ansicht vertreten, eine solche Stelle könne gegebenenfalls bei der Montanunion eingerichtet werden. Die aus solchen allzu allgemeinen Vorschlägen deutlich werdende Reserviertheit haben offensichtlich die Realisierung der Adenauerschen Pläne verhindert. Er ließ jedoch in seinem Bestreben nicht nach, doch noch eine Antikominformzentrale zustande zu bringen, die eine offensive Strategie auf breitester Basis gegen den Kommunismus entwickeln sollte. Dies erhält auch daraus, dass er Ende 1959 gegenüber de Gaulle, Eisenhower und Macmillan seine Idee eines groß angelegten Feldzuges von einer zentralen Stelle aus erneut vortrug. Er erklärte sich sogar bereit, eine Skizze mit klaren Vorstellungen zu erarbeiten, doch scheint diese Studie, die inhaltliche Ausformung, niemals Gestalt angenommen zu haben. Jedenfalls ist bisher nichts darüber bekannt. Die Gründe kann man nur vermuten. Vornehmlich wird es am geringen Interesse im Inland wie im Ausland, an der gesunkenen Furcht vor der kommunistischen Bedrohung, an der veränderten Weltlage im Zeichen der friedlichen Koexistenz und der Entspannung, Begriffe, die Adenauer wegen ihrer Verschwommenheit und falsche Hoffnungen weckenden Ziele strikt ablehnte, gelegen haben, dass diese Zentrale nicht zustande kam. Dunque, Adenauer non era un uomo delle teorie e della discussione filosofica con il comunismo, però lui credeva che non era sufficiente di combattere il comunismo con mezzi militari, politici e giuridici. Riteneva necessaria e legittima una discussione culturale, geistiger Kampf, e doveva constatare, nonostante certe illusioni che si era fatto nei primi anni dopo la guerra circa la forza del cristianesimo, doveva constatare dagli anni 50 e poi doveva rendersi conto che la popolazione non era abbastanza preparata ad una tale discussione culturale. Vedeva, e poi vedrà sempre di più, che il materialismo che lui combatteva si diffondeva sempre di più anche nella Germania e in tutto il mondo occidentale. E da allora, cioè dagli anni 55-56 e poi, al ritorno del suo viaggio a Mosca, si vede in lui una attività costante fino agli ultimi anni della sua vita per creare dei centri culturali, dei centri di discussione che dovrebbero, che dovevano combattere le idee del materialismo e del comunismo. Chiedeva alla presidenza del suo partito di interessarsi di queste cose, progettava un istituto per questa, che doveva lavorare in questa direzione, istituto dal quale poi è nata prima l'Accademia Politica Eichholz e poi la Fondazione Konrad Adenauer. I suoi appelli agli uomini politici del proprio partito diventavano sempre più pressanti, anche perché si rendeva conto ormai negli primi anni 60 che anche il processo di secolarizzazione, soprattutto nelle sfere giovanili, andava molto rapidamente, e poi tornava sulla sua vecchia idea che però, nonostante questo processo di secolarizzazione, secondo di lui soltanto le verità del cristianesimo possono creare le fondamenta per un vero e duraturo benessere, e lui vedeva con paura che anche nella sua Germania non erano più valutate i veri principi ma soltanto i soldi, i beni e le macchine, e diceva che anche tutto questo sarà perduto quando avremo perduto i nostri principi sulle quali abbiamo costruito questo Stato. Perciò proponeva una specie di crociata culturale, una vasta pubblicistica anticomunista di portata mondiale, cercava anche di convincere gli alleati della NATO, soprattutto Dulles, ma poi anche De Gaulle e Fanfani, a partecipare a una tale fondazione internazionale che avrebbe dovuto organizzare una antipropaganda contro il comunismo e il materialismo, una specie di una centrale anti-Cominfo per ribadire i veri principi e per tornare ad una strategia offensiva contro il comunismo. Però provava sia nel suo paese sia presso gli alleati un interesse non molto grande che andava poi sempre diminuendo perché la situazione politica era cambiata o stava per cambiare. La paura del comunismo non era più quella che era stata 10 anni prima e siamo alla vigilia della politica di distensione, la quale lui temeva perché credeva che avrebbe nascosto le vere realtà politiche e avrebbe ingannato la gente. Fassen wir zusammen. Adenauer sah sein Wirken als Teil der großen Auseinandersetzung zwischen den aufbauenden Kräften der freien Welt und den zerstörenden Mächten des gottlosen Totalitarismus. So drückte er sich aus. In dieser Auseinandersetzung stand er eindeutig auf der Seite des von christlichen Grundwerten geprägten Westens, das heißt der Demokratien. Und insofern liegt seiner Westorientierung und Westeinbindung keine geografische, sondern eine Werteinschätzung zugrunde. Und danach richtete er seine Ziele aus. Im außenpolitischen Bereich führte er Deutschland in den doppelten westlichen Verbund von NATO und EG. In der Innenpolitik manövrierte er nach 1945 sofort die Kommunisten, wo er konnte, aus den ernannten Regierungen und schwor die CDU auf einen konsequent antisozialistischen, antikommunistischen Kurs ein. Dass die KPD für Adenauer stets eine totalitäre Klassenkampfpartei im Nachkriegsdeutschland kaum eine Rolle spielen konnte und bis zur Bundestagswahl von 1953 auf 2,2% der Stimmen absank, bis das Verbotsurteil des Bundesverfassungsgerichts 1956 den politischen Leichnam vollends traf. Die DKP ist stimmenmäßig bisher eine bedeutungslose politische Sekte geblieben, lag aber nicht nur an der unversöhnlichen Gegnerschaft der von Adenauer geführten CDU, sondern vornehmlich an ihrer engen Anlehnung an die durch Vertreibung, Unterdrückung und Teilung Deutschlands diskreditierte Sowjetunion, sowie an der von Adenauer nach 1948-49 in Übereinstimmung mit der Containment-Politik Kennens planvoll geförderten wirtschaftlichen und sozialen Aufwärtsentwicklung, kurz an der inneren Stabilisierung der Bundesrepublik, dem Schaufenster des Westens nach Osten. Auch suchte Adenauer, letztlich aber ohne durchschlagenden Erfolg, nach Mitteln, die geistige Auseinandersetzung mit der kommunistischen Ideologie zu führen und zu bestehen. Diesen Kampf wollte er nicht defensiv, sondern durchaus im Sinn der Rollback-Theorie von Dulles offensiv austragen, in der tiefen Überzeugung, dass in diesem Kampf letztlich bei anhaltender Geduld und Wachsamkeit die christlich-abendländischen Ideale siegreich bleiben würden. Die schroffe Gegnerschaft zu Ideologie und politischem Kommunismus, zur Sowjetunion, bedeutete aber nicht, dass Adenauer blind war gegenüber den machtpolitischen Gegebenheiten und den sich am Ende der 50er Jahre abzeichnenden Änderungen der weltpolitischen Konstellation. Er war kein blinder Antikommunist. Immerhin hatte er 1955 gegen westliche Vorbehalte die diplomatischen Beziehungen zur Sowjetunion aufgenommen. Besorgt verfolgte er aber die Neuorientierung der amerikanischen Politik, die sich hinter den Vokabeln Ost-West-Kooperation, friedliche Koexistenz und Entspannung vollzog. Zwar registrierte er interessiert erste Ansätze von Rechtssicherheit innerhalb der Sowjetunion der Nach-Stalin-Ära, von psychiatrischen Kliniken wusste er noch nichts und war beeindruckt von der sowjetischen Friedensvermittlung zwischen Indien und Pakistan im Jahr 1966. Auch hoffte er, dass die Sowjetunion durch Rot-China eines Tages gezwungen sein würde, ihren Druck gegen Europa zu vermindern und Truppen nach Osten zu verlagern. Doch noch in seiner letzten großen Rede im Februar 1967 in Madrid warnte er vor einem Zusammenwirken der beiden Großmächte auf Kosten Europas und rief die westliche Welt insgesamt eindringlich zu steter Wachsamkeit gegenüber den weltpolitischen Zielen der Sowjetunion auf, wobei die Frage der Atomkraft ihm den konkreten Anlass bot, auf die große Gefahr für Europa hinzuweisen, wenn Sowjetrussland, ich zitiere, über das gesamte atomare Gebiet in Deutschland die Kontrolle erhalte und damit die Kontrolle in größtem Umfang über die deutsche Wirtschaft. Die Deutschen würden dadurch in wirtschaftliche Abhängigkeit von der Sowjetunion geraten und nicht nur die Deutschen, sondern große Teile von Westeuropa. Das würde das Ende eines freien, geeinten Europas sein. Hier schließt sich der Bogen zu seiner 1919 schon geäußerten Ansicht, wenn erst Deutschland unter kommunistischen Einfluss gerate, falle bald auch das übrige Europa. Diese Warnung scheint heute mehr denn je aktuell zu sein, denn ganz offensichtlich hat die Sowjetunion nach wie vor stärkstes Interesse daran, Deutschland, das heißt die Bundesrepublik, trotz ihrer faktischen Einbindung in den Westen, bevorzugte Beachtung zu schenken und ihr im Rahmen einer fortschreitenden Auflockerung des imperialistischen Blocks, insbesondere bei Abrüstungsverhandlungen, ich erinnere an Behner, der die sowjetische Überrüstung als defensiv einstuft, eine besondere Rolle zuzuweisen, sie letztlich enger an den Sowjetblock zu binden und somit die machtpolitische Position der Sowjetunion in Europa und in der Welt weiter zu verbessern. Adenauer ist es während seiner Kanzlerschaft durch seine geradlinige und prinzipienorientierte Politik gelungen, diesem machtpolitischen Streben in Deutschland und Europa Einhalt zu gebieten. Prego, professore. Forse, no, io non voglio intervenire, ma volevo esprimere un desiderio dei coordinatori anche dell'istituto che ci fosse una partecipazione, specialmente da parte dei giovani, che forse per noi, che abbiamo tutti la barba bianca, sono cose anche in parte vissute e perciò ero molto più direttamente conosciute, ma forse i giovani se vogliono intervenire, italiani e tedeschi, maggiormente, anche per chiedere informazioni, sarebbe una cosa gradita e corrisponderebbe proprio anche alla struttura di questi nostri incontri. Ho chiuso. Beh. Io volevo tornare un momento sul punto dell'antiprussianissimo di Adenauer, cioè siccome se ne è parlato ieri anche da parte del professor Tempio, che oggi è stata ribadita dalla parte sua, e volevo appunto puntualizzare secondo me alcune cose, no? E quindi chiarire ovviamente questa situazione. Cioè, a parte una generica, diciamo, avversione verso il prussianesimo, forse dal punto di vista personale, da parte di Adenauer stesso, ma questo in fondo era la tradizione un po' tutta la Germania, diciamo, renana, alla Baviera, eccetera, quindi al di là, diciamo, di una vaga, diciamo, idea antiprussiana, in fondo, eccetera. A me sembra che invece l'opera di politica e di rinascita della Germania, della restaurazione dello Stato tedesco, si ponga invece proprio nella tradizione prussiana. E quando, per esempio, ieri Sottenberg parlava appunto di democrazia stabile, di governo che funziona, fino ad arrivare poi ad una definizione di democrazia delle aspettative. In sostanza questo significava arrivare ad una democrazia delle certezze. Ora a me sembra che Ora a me sembra che proprio questo filone della certezza, no, si pone la tradizione cominciare appunto con l'avvento dell'autoritarismo prussiano alla Germania, dall'epoca di Bismarck, ed è interrotta, diciamo, fino ai giorni nostri, ecco, dicevo. Sì. Perché, tranne la brevissima eccezione della Repubblica di Weimar, della bistrattata appunto Repubblica di Weimar, la quale invece, a parte le considerazioni così vaghe dal punto di vista politico, eccetera, da un punto di vista della creatività della nazione tedesca, ha rappresentato invece un momento estremamente importante, mi pare, in tutti i campi, in tutte le settori, quello artistico, quello culturale, eccetera, eccetera. E non mi pare che sia il luogo di ribadire. Ora dicevo, questa tornando appunto al punto della democrazia delle certezze, mi sembra che questo qui invece sia proprio il punto importante dell'azione politica di Adenauer. E che invece se Adenauer... Niente di male. Aber jetzt das Ding auch noch brecht. Ora dico, se Adenauer invece avesse voluto realmente distaccarsi da questa tradizione della certezza prussiana, quindi anche dello Stato che dà al cittadino quello che il cittadino si aspetta, e quindi questo si aspetta anche dalla politica sociale, come è stato detto a Bismarck in Germania, quindi e poi è stata continuata via via anche durante l'epoca nazista. Tutto si può dire, si potrà dire, ma una certa politica sociale poi convogliò il consenso anche al regime, che ovviamente esisteva ed era anche per molti aspetti anche moderno, quindi questo è un fatto importante. Ma dico, tornando al punto, dico, se Adenauer avesse voluto veramente distaccarsi dalla tradizione prussiana, più che una democrazia delle certezze, come dicevo io, avrebbe dovuto puntare ad una delle certezze che poi, ripeto, hanno reso vittime il popolo tedesco per vari motivi in questi ultimi decenni, cioè secondo dove era un piacere. Dico, se avrebbe dovuto puntare invece verso una democrazia del dubbio, cioè una democrazia che rappresentasse la liberazione del popolo tedesco, diciamo, a un certo tipo di tradizione autoritaria e quindi di rispetto, diciamo, della tradizione dello Stato, eccetera, da cui veramente uscisse liberato e quindi vaccinato contro tutti i ritorni autoritari, sia che fossero di destra sia che fossero di sinistra. In fondo mi pare che l'argomento sia abbastanza chiaro, proprio se noi guardiamo la situazione di oggi, per esempio la Germania Est, dove anche lì, a differenza che negli altri paesi comunisti, diciamo dell'area russa orientale, dove i regimi sono ben in crisi, eccetera, eccetera, anche lì nella Germania Est c'è invece un governo che funziona, quindi che si caratterizza proprio rispetto, a parte poi le finalità ideologiche, si caratterizza proprio per una tradizione, una continuazione anche di Stato funzionante, ma per esempio la tradizione prussiana. Darf ich Ihnen mal gerade zusammenfassen? Er stellt eine Frage und sagt, Herr Dr. Buchstab ist davon ausgegangen, Adenauer kommt aus einer Tradition des Antipreußentums und will das Preußentum überwinden. Als Politiker, als Bundeskanzler, Parlamentarischen Rat und als Bundeskanzler, aber betreibt er nach seiner Auffassung eine Politik, die das gerade Gegenteil ist und in ihrem Kern preußisch, autoritär und so fort orientiert ist. Es wird eine, er sprach von Demokratie, die Certezza, also von einer Demokratie der Sicherheit, eine Stabilität, die Stabilität der Demokratie wird nach vorne, wird vorangesetzt und damit knüpft er praktisch an Bismarcks Autoritarismus an, Autoritarismus Bismarckiano sprach er von, dass das sozialpolitisch ist, das unterscheidet ihn ja nicht von Bismarck, auch im dritten unter Hitler hat es Sozialpolitik gegeben. Aber die Frage wäre, meint er, ob nicht zwischendurch die Weimarer Demokratie der Kreativität dazwischen gewesen wäre, an der Adenauer nicht geknüpft hätte und er habe nicht dies, sondern er habe die stabile Demokratie gewollt, ob es nicht richtiger gewesen wäre, eine Demokratie des Zweifels, Demokratia del Dubio, als eigentliche Befreiung des deutschen Volkes von seinen unfreien Traditionen zu erreichen. Und ganz zum Schluss sagt er, es sei ja wohl nicht untypisch, dass neben das außer Russland, gerade in der DDR, das kommunistische System ohne Krise am perfektesten und am reibungslosesten funktioniere, während in allen anderen Staaten des Ostblocks ja Krisen, mit Ausnahme von Russland, Krisen wären. Allerdings Tschechoslowakei sind ja auch keine Krisen. Nun, aber das ist gleichgültig. Bitte schön. Also, dass es in der DDR keine Krisen gäbe, würde ich zunächst schon mal in Frage stellen. Das gilt auch für die anderen Ostblockstaaten. Ich darf erinnern, dass 1953 in Berlin ein Aufstand stattgefunden hat, der blutig niedergeschlagen worden ist durch sowjetische Truppen, dass ein Aufstand stattgefunden hat in Ungarn 1956, in Polen, und dass schließlich, dass in Ungarn sogar die Regierung Notch so weit ging, Ungarn ganz aus dem Warschauer Pakt zu lösen, und dass... Er sagt ja gerade, im Ostblock gäbe es Krisen, mit Ausnahme der DDR. Ja. Also, das, gut, dass in der DDR... Ja, also es geht nur um die DDR. Im Augenblick, die eine durchaus latente Krise vorhanden ist, unterstreicht Folgendes. Die DDR-Führung muss ja, um die latente Unzufriedenheit, ich gehe davon aus, dass eine latente Unzufriedenheit herrscht aus Erzählungen, die mir Besucher gemacht haben, dass die DDR-Führung aufgrund der Anziehungskraft der Bundesrepublik in wirtschaftlicher Hinsicht, auch in sozialer Hinsicht, alles versuchen muss, die wirtschaftliche Lage zu verbessern. Es findet keine Teilhabe der DDR-Bevölkerung am Staat statt, sondern es ist offensichtlich so, wenn diese Berichte stimmen, dass sich die Bevölkerung der DDR von der Kommunistischen Partei losgelöst hat und ein Eigenleben versucht zu leben unterhalb dieser Schwelle. Inwieweit die letzten wirtschaftlichen, die Auswirkungen der Ölkrise auch zu einer Krise führen, sieht man daran, dass im vergangenen Winter und auch in diesem Jahr die Produktionsziele nicht erreicht werden und eine außerordentlich starke Unzufriedenheit innerhalb der Bevölkerung herrscht. Ich glaube also, dass Ihre Prämisse von vornherein nicht stimmt. Die Frage der... Anknüpfen an Bismarck und nicht an... Ja, der Tradition Adenauers gegenüber Bismarck. Nun ist Bismarck kein demokratischer Staatsmann gewesen, das wird man also kaum behaupten können. Infolgedessen besteht in Preußen auch keine demokratische Tradition, die Adenauer wieder aufgenommen hätte. Adenauer war völlig anders strukturiert. Er setzt sich ja gerade ein für die Auseinandersetzung innerhalb der demokratischen Parteien. Das hat ja Herr Hürten auch sehr deutlich gezeigt. Und ist außerordentlich stark gefordert gewesen, innerhalb seiner eigenen Partei bestimmte Grundsätze durchzusetzen. Das unterscheidet ihn ebenfalls von Bismarck, der diese Schwierigkeiten in dem Sinne gar nicht gehabt hat. Es sind noch eine Reihe Wortmeldungen. Ich weiß nicht, sind noch zum Problem Bismarck Wortmeldungen? Denn das scheint mir, ist vielleicht notwendig, damit... weil wir damit zwar, es ist notwendig, dass wir darüber sprechen, könnte ich vielleicht zunächst, dass wir noch zu Bismarck und dann die anderen Punkte danach, dass wir es vielleicht ein bisschen sortieren. Hat sich dazu gemeldet? Sie? Ja, direkt, ja? Zu Bismarck, zu der Politik des Zweifels, beziehungsweise Anknüpfen an Weimar, ein Vorbild, wie Herr Terzel noch meint. für die Politiker in der Nachkriegszeit war es überhaupt gar kein Problem, keine Frage, dass diese Politik des Zweifels oder der Grundsatzlosigkeit, der prinzipiellen Grundsatzlosigkeit des Staates mit zu den Ereignissen des Dritten Reiches geführt hatte. Und dass gerade die Abkehr von dieser Politik der Grundsatzlosigkeit oder des Zweifels nur eine Besserung bringen würde. Und für Adenauer bestand eben die Besserung darin, dass man auf Wertvorstellungen des Christentums reagierte, feste Wertvorstellungen, die nicht von allen im Staate geteilt worden sind. Aber er hielt das für die Grundforderung, das Grundelement, um eine Besserung zu erzielen. Wertvorstellungen, die die Würde des Menschen und den Eigenbereich des Menschen respektierten. Und ob das nun so preußische Tradition war, möchte ich das hier entscheiden. Ha capito che ha detto? Però lui non ha risposto. Come? Cioè, quello che ha detto è la risposta che è inaspettata. Cioè, quello che lui ha risposto non era la risposta, sì. Però Jetzt habe ich Sie nicht. Ich kann Sie. Er ist ein fundamentales Missverständnis im Gange. Ja. Er hat nicht gesagt, dass Bismarck ein demokratischer Politiker ist. Ganz klar. Ja, sondern seine These lautet: Adenauer hat den Autoritarismus Bismarcks fortgeführt. Und er hat auch nicht sagen wollen, in der DDR ist also, gibt es keine Krisen, sondern eine stabile Regierung. Eine stabile Regierung. Ja. Außer die Regierung stabil funktioniert. Und wenn ich ihn recht verstanden habe, Frage, ob nicht gewisse deutsche Etatisten, deren Überwindung einige Referate Adenauer interpretiert haben, dass diese Etatisten in der Nachkriegszeit gerade stabilisiert worden sind, auf der einen Seite im stabilen System der Bundesrepublik, auf dem anderen in der DDR. Ja, das glaube ich mal. Wer hatte sich noch erhört? Hm? Dann Herr Hase, ja? Es wird immer schwieriger. Ich meine aber, dass der Ausdruck Antiprussianismus oder Gegensatz zu Preußen für uns Deutsche leichter verständlich ist, weil wir ungefähr wissen, was wir uns darunter vorzustellen haben. Das bedeutet aber wohl eine totale Ablehnung alles dessen, was Preußen in der deutschen Geschichte und in der deutschen Gesellschaft realisiert hat. Infolgedessen ist dieser, wenn ich recht sehe, dieser Antifaschismus ganz gewiss nicht gegen die Qualität der preußischen Verwaltung. Die preußische innere Verwaltung hatte ihre Qualitäten, die in Deutschland niemand zu bestreiten gewagt hat. Gerade Verwaltungsmann wie Adenauer. Eben, das kommt noch hinzu. Aber für Adenauer ist wohl seine Ablehnung Preußens verbunden mit einer Ablehnung bestimmter gesellschaftlicher Konfigurationen, die in Preußen herrschten. Etwa der Vorrang des Militärs. Adenauer war sein Leben lang stolz darauf, niemals Soldat gewesen zu sein. Er war nicht Reserveoffizier. Nein, ganz wichtig. Sie erinnern diverse le condizioni, insomma, quindi era chiaro che le condizioni in cui agiva Bismarck erano diverse da quelle in cui si trovava ad agire in Adenauer, è chiaro, adesso per riferire al fatto del militarismo, insomma, erano diverse le condizioni, quindi questo non è un dazu, das gibt ja, es waren ja auch unterschiedliche Situationen in den Bismarck und in den Adenauer Staaten. Gut, aber das will ich nicht beschreiben. Es kommt auch hinzu, dass es Äußerungen von Adenauer gibt, der die Gesellschaft des Wilhelminischen Reiches, in dem er ja selber groß geworden und seinen eigenen sozialen Aufstieg zum Oberbürgermeister vollzogen hat, dass er diese Gesellschaft als Gassengesellschaft bezeichnet hat, in der er im Grunde nicht leben wollte. Hier die Vorherrschaft bestimmter Schichten innerhalb der Gesellschaft, die widersprach Adenauers Lebensgefühl. Und diese Ordnung der Gesellschaft hat er zu Recht oder zu Unrecht auch mit preußischer Ordnung identifiziert. Das ging ihm gegen sein rheinisches Lebensgefühl. Das war etwas anderes als Er ist mit seinem Bild von Köln und von Rheinland verwandt, das war im Wort aus dem preußischen Osten. Insofern meine ich, ist der Begriff Ablehnung des Preußentums durch die Rheinländer differenzierter zu sehen als in einer reinen Identifikation mit der Position eines starken Staates oder gewisser Effektivität der Verwaltung. Ich möchte noch ausdrücken, bin ich am Ende Herrn von Schelig zustimmen. Es war ja nicht allein Adenauer und seine Anhänger, die die Bundesrepublik als eine stabile Demokratie gründen wollten, sondern sein Gegenspieler Kurt Schumacher war nicht weniger als Adenauer darauf aus, die Position des Bundeskanzlers, an der ganz entscheidend die Stabilität der Regierung in der Bundesrepublik hängt, so auszugestalten, wie sie heute ist. Es war der Maßanzug für Schumacher, den Adenauer später trug. Es ist also hier ein sehr weiter Konsens innerhalb der Parteien über die Bedingungen des Funktionierens der Demokratie in Deutschland aufgrund der Weimarer Erfahrungen. Dieses lässt sich wiederum theoretisch in Frage stellen. Historisch aber schien das der damaligen Generation die einzige Konsequenz, die zu ziehen war. Demokratie, aber in einer größeren Stabilität, wenn Sie wollen, eine Demokratie in Cialessa. Ha capito? Jetzt ich würde gerne dazu diesen Diskussionsbeitrag auch ja. sagen. Nachdem wie ich es aufgeschrieben habe, Herr Horkotz, Herr Hase, Herr Schanatzki stehen bei mir auf der Rede. Herr Liel noch, Entschuldigung. Ja. Ja, ich möchte gerne zu Ihrem interessanten Diskussionsbeitrag etwas sagen, der auch in Deutschland oft erhoben wird. Im Grunde Herr Horkotz, können Sie etwas langsamer sprechen? Ja, es läuft auf den Vorwurf hinaus, dass die Bundesrepublik eine Restauration mitgemacht habe. Nicht also ein Vorwurf, der auch in der Bundesrepublik oft in der Diskussion erhoben wird, der meines Erachtens aber falsch ist, aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel der preußische Militarismus hat in der Bundesrepublik keine Fortsetzung gefunden. Der Militarismus ist nicht mehr da. Es gibt keine Großgrundbesitzerschicht, die ostelbische Großgrundbesitzerschicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Die Spannungen zwischen dieser Schicht und den Bauernwirtschaften, wie im Kaiserreich der Weimarer Republik, sind nicht mehr da. In der Bundesrepublik gibt es eine relativ ausgeglichene landwirtschaftliche Sozialstruktur. Erstmals in der Bundesrepublik akzeptieren die breiten Schichten die parlamentarische Demokratie westlichen Musters. Das war vorher nie der Fall. Erstmals in der Bundesrepublik gibt es breite Mitbestimmung in der Montanindustrie, aber auch in den anderen Industrien, Betriebsverfassungsgesetz. Erstmals in der Bundesrepublik gibt es die Einheitsgewerkschaft, gibt es die neue Volkspartei der CDU. Erstmals in der Bundesrepublik werden die Unterschiede zwischen Arbeitern und Angestellten im sozialen Bereich nivelliert. Erstmals in der Bundesrepublik gibt es eine starke vertikale Mobilität. Also man könnte eine ganze Liste von Innovationen der Bundesrepublik bringen, die per saldo mich zu der Überzeugung führen, dass der Begriff der Restauration in die Irre leitet. Was Sie mit Autoritarismus Adenauers meinen, kann ich nicht verstehen. Ich sehe keinen Autoritarismus Adenauers. De Gaulle hatte autoritäre Herrschaft insofern, als er eine Partei im Hintergrund hatte, die keinen anderen Lebenszweck hatte, als De Gaulle zu tragen. Dies hat die CDU mit Adenauer nie getan. Gerade wer die internen Entscheidungsprozesse der CDU-Fraktion und des Bundesparteivorstands kennt, weiß, dass Adenauer Resultante von Willensbildung der Partei und Fraktion gewesen ist. Also ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir erläutern würden, was unter Adenauers Autoritarismus zu verstehen sei. Ich kenne ihn wirklich nicht. Er hat von seiner Richtlinienkompetenz, der Bundeskanzler kann seinen Ministern Richtlinien diktieren, vielleicht 4 oder 5 Mal Gebrauch gemacht in seinen langen Amtszeiten. Ich sehe keinen Autoritarismus Adenauers. Ich glaube, das ist eine Legende. Wohl aber, das kann vielleicht irritieren, diese Betonung von Stabilität. Es ist gesagt worden, dass dies nichts spezifisch Adenauerisches gewesen ist. Das Grundgesetz ist in allen den Teilen, die die Regierung stabil machen, im Konsens von SPD und CDU getragen worden. Und wenn man sich daran erinnert, dass die Weimarer Republik 14 Jahre lebte, das Dritte Reich 12 Jahre lebte, dann ist es verständlich, dass die Gründungsväter eines neuen Staates an Dauer dachten und nicht an permanenten Wandel dachten. Zumal man 10 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge im Land hatte, 4 Millionen Kriegsopfer, ein Drittel der Wohnungen fehlte. Das heißt, die Situation war so, dass nicht intellektuelles Oszillieren, sondern Sicherheit das beherrschende Motiv gewesen ist. Rigid oder sagen wir einmal für ausländische Beobachter vielleicht befremdlich war der starke Antikommunismus. Und da muss ich allerdings sagen, auch in partieller Kritik des Referates, dies war nichts spezifisch Adenauerisches, nichts Spezifisches der CDU. Es gab damals keine schärferen Antikommunisten als die SPD und den Gewerkschaftsbund. Und den Deutschen Gewerkschaftsbund. Das muss man immer wieder betonen, weil es kaum jemand glaubt. Das waren die schärfsten Antikommunisten, die es überhaupt gab. Die SPD sah, dass die SPD in der sowjetischen Besatzungszone verboten war ab April 1946. Die Kommunisten haben die deutsche Parteienlandschaft gespalten durch Verbote der Sozialdemokratie in der SPZ. Dass die Sozialdemokraten scharfe Antikommunisten nicht nur, aber auch deshalb wurden, ist klar. Und der Deutsche Gewerkschaftsbund war straff antikommunistisch orientiert. Das war ein Grundkonsens der Deutschen, im Unterschied zu Italien, wo die Kommunistische Partei stark war, wo die Sozialisten Einheitslisten eingingen mit der Kommunistischen Partei. Es ist eben eine Grundtatsache infolge der deutschen Teilung, dadurch, dass man praktizierten Kommunismus im eigenen Land sah. Diese Grundtatsache führte zu einem sehr breiten antikommunistischen Konsens aller maßgeblichen politischen Kräfte in den drei Westzonen und der Bundesrepublik. Das ist eben einer der Grundunterschiede zu Italien oder auch zu Frankreich. Und aus diesem Antikommunismus folgerten eine Reihe von scharfen Restriktionen, die Sie vielleicht mit zu sehr stabil und zu wenig intellektuell vielleicht verurteilen würden, bis hin zu dem gemeinsamen Konsens von SPD und CDU, dass eben die Verfassungsfeinde nicht das Recht auf freie Rede haben dürfen, nicht das Recht auf freie Presse haben dürfen, dass Verfassungsfeinde nicht in den öffentlichen Dienst gehören. Das war 1949 bei der Beratung des Grundgesetzes völlig unbestritten von allen Beteiligten. Aus der Erfahrung des Dritten Reiches, wo Verfassungsfeinde die Verfassung genutzt hatten, die Freiheit der Verfassung genutzt hatten, um die Verfassung abzuschaffen. Und dies haben alle transponiert auf den Kommunismus, nicht vor dem Hintergrund des Totalitarismusmodells. Sodass also die einzige schärfere Restriktion im Unterschied zu anderen westlichen Nationen meines Erachtens nur der besonders scharf ausgeprägte Antikommunismus ist, der vor der besonderen Lage des geteilten Deutschlands zu verstehen ist und nicht spezifisch Union oder Adenauer war, sondern von einem breiten Konsens getragen war. Jetzt bin ich aber viel zu viel in die Breite gegangen, aber mich erregt immer der Restaurationsvorwurf ein wenig, dann kann ich mich schlecht ziehen. Ha bisogno di una traduzione, mi sembra di no. Ma lui ha domandato cosa sarebbe l'autoritarismo di Adenauer. Allora, lei ha... specificare su questo. Cioè, sulla faccenda dell'autoritarismo, si può intendere in vari modi. C'è un autoritarismo che è direttamente prodotto dalla persona, diciamo, autoritaria. In questo caso potrebbe essere il caso appunto di Bismarck, non per niente era chiamato appunto il cancelliere di ferro. Nel caso di Adenauer potrebbe essere un caso, diciamo, inverso. Cioè, l'autoritarismo nasce dal rispetto, possiamo dire in questo modo, che la gente spontaneamente sente nei suoi confronti. E anche in questo potremmo fare un paragone, tant'è vero che lo stesso Adenauer fu chiamato il grande uomo di Altmann, eccetera. Cioè questo significa che anche nella definizione di autoritarismo le cause e le conseguenze possono essere diverse, però restando la definizione è sempre quella, cioè il comportamento autoritario, che poi può derivare sia dal comportamento stesso della persona, sia da un riconoscimento che gli altri fanno, che gli danno questa autorità, diciamo. Er sagt, natürlich, er wisse, dass Bismarck und Adenauer verschiedene Persönlichkeiten gewesen sind. Adenauer ist nie der eiserne Kanzler genannt worden, er spielt da auf Bismarcks Blut und Eisen Rede an. Aber Autoritarismus sei nach seinem Verständnis in Bezug auf Adenauer der sehr große Respekt, den breite Bevölkerungskreise spontan der großen Persönlichkeit entgegenbringt. Das sei seine Definition von Autoritarismus und daran, an diesem Maßstab, das hat es nicht so gesagt, aber es ist sein Gedanke, an diesem Maßstab will er auch Adenauer messen, das als Antwort auf ihre Frage. Das würde ich mit Autorität, nicht mit Autoritarismus übersetzen. Nicht? Er hatte Autorität, aber er war nicht autoritär. Denn autoritär würde bedeuten, dass die demokratischen Regeln der Willensbildung verletzt würden. Und da ist mir kein Beispiel bekannt. Aber ich beglückwünsche jeden Politiker, der Autorität hat. Aber ich verachte jeden Politiker, der autoritär ist. Nicht? Das ist doch ein ganz anderes. Lui fa una differenza. Ha capito? Sì, sì, io mi riferivo alla sostanza più che alla forma. Sì, sì, ma non si possono. Lui dice. La formazione delle scelte politiche non è per l'autorità, ma tra le regole della democrazia, delle discussioni, eccetera, eccetera. E lui preferisce l'autorità di un leader, ma autorevolezza. Autorevolezza, ma non autoritarismo. So, ich glaube, wir können jetzt, wer hat sich jetzt gemeldet? Herr Hase. Ich kann meinen Diskussionsbeitrag zurückziehen, weil mir ging es eigentlich, ich bin schon wieder von der Zeit überrollt worden, mir ging es eigentlich wieder nur um die Klärung des zum Anfang der Diskussion entstandenen Missverständnisses. Dann können wir also das. Mit der Fortsetzung der preußischen Tradition. Ja. Das hat sich erledigt, Herr Czarnecki. Ja, ich wollte nur sagen, das Thema des Seminars verführt natürlich dazu, wie es vielfach auch geschehen ist, dass man die Politik Adenauers auch aus der heutigen politischen Realität heraus betrachtet und dass man dann geneigt ist, Entwicklungslinien zu ziehen. Und ich wollte aus dieser Sicht auch zwei Dinge noch anmerken. Sie auch das haben von den breiten antikommunistischen Tendenzen gesprochen. Von allen Parteien getragen, nicht nur von Adenauer. Aber ist es nicht auch zu einem großen Teil gegen der Politik Adenauers zu verdanken, dass wir uns heute nach dem Verbot der KPD und der Gründung der DKP in einer Situation befinden, eine schizophrenen Situation, dass wir eine Partei haben, die von der Verfassung legitimiert, eine legale Partei ist, deren Mitglieder jedoch eben nicht diese Rechten und Freiheiten genießen, die Adenauer damals vorgeschrieben haben. Und dass die Angst vor der Omnipotenz des Staates, die Adenauer so sehr betont hat, zu Beginn der Bundesrepublik, dass diese Omnipotenz nun ein Ausmaß angenommen hat, um die Freiheiten der Individuen zu sichern, doch in einem Maße, dass diese Freiheit sich selber zerstört. Dies auf der praktischen Ebene. Und auf der theoretischen Ebene ist es nicht auch eine Konsequenz dieser Politik, dass wir heute in der politischen Diskussion über Begriffe wie Kommunismus weit hinter Ländern wie zum Beispiel Italien und Italien, dass wir mit Begriffen und Vorstellungen operieren, die aus diesen Gründungszeiten eben stammen, die aus der Zeit des Kalten Krieges sind, dass heute das Wort Kommunismus allein darüber zu sprechen und der Bundesrepublik schon so anrüchig und gefährlich ist, dass es kaum möglich ist, darüber frei zu diskutieren. Ja. Sie sind angesprochen. Das große, das Verbot der kommunistischen Partei, die übrigens schon unbedeutend war. Die kommunistische Partei wurde nicht verboten, weil sie bedeutend war, sondern obwohl sie schon unbedeutend war, aus prinzipiellen Gründen. Und zwar vor allem aus dem Grund, weil man gleichzeitig die rechtsradikale sozialistische Reichspartei verboten hat. Adenauer hat gesagt, wir können nicht die einen verbieten, wenn wir die anderen gar nicht sehen. Nicht? Also man muss diese Verknüpfung zunächst einmal sehen. Aber das Verbot der kommunistischen Partei, das ist, und Sie spielen jetzt auf die aktuelle Situation des radikalen Erlasses an, nicht? Da muss man irgendwann eine Grundentscheidung treffen. Wenn man davon ausgeht, dass Kommunismus vereinbar ist mit Pressefreiheit, da wo der Kommunismus herrscht, nicht nur das Sagen hat, mit Pressefreiheit, mit Meinungsfreiheit, mit Parteienpluralismus, gleichberechtigter Parteien, Wenn man den Kommunismus damit für vereinbar hält, dann allerdings darf man den liberalen Pluralismus, den man selbst will, nicht dadurch begrenzen, dass man den Kommunismus verbietet. Nicht. Wenn man aber den Kommunismus, den herrschenden Kommunismus, nicht vereinbar hält mit Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, gleichberechtigte Parteienpluralismus, dann zwingt irgendwie die Logik des Selbstschutzes einer liberalen Verfassung davor, die liberalen Freiheiten der Verfassung denen vorzugeben, die diese Freiheit nicht, um sie zu schützen, sondern um sie einzugrenzen oder zu beseitigen. Und 19, darf ich vielleicht noch den Gedanken machen, und dies, genau dies war 1949 nicht strittig. Carlo Schmitt hat dem Parlamentarischen Rat gesagt, wo kommen wir dahin, dass der frei reden darf, der seinerseits die Meinungsfreiheit nicht zugestehen will. Und dann lebhaftes Bravo von Seiten der SPD, hat der Protokollant dankenswerterweise präzise notiert. Das war damals überhaupt gar kein Problem. Heute ist es ein Problem. Und Carlo Schmitt hat vor einem Monat im Fernsehen gesagt, das wäre für ihn eine tragische Situation, für die er keine Antwort mehr wisse. Er ist also unsicherer als damals, wo das Problem des Totalitarismus allen so auf den Nägeln brannte, dass Unsicherheit nicht aufkam. Dies ist ein Problem, ich glaube, da muss man eine Grundentscheidung treffen, wie man Kommunismus definiert. Ich habe angedeutet, dass die Folgerung dann unterschiedlich ausfallen wird. Nur eine kleine Erklärung, es ist nämlich so, dass auch das Konzept des Kommunismus stehen geblieben sei an einem bestimmten Punkt, sondern sieht, dass es bestimmte Entwicklungen gibt, man braucht nur Italien. Die Frage ist da, wo nachprüfbar kommunistische Parteien herrschen, wo gibt es da die große Vielfalt? Ich glaube, das Missverständnis ist, Herr Hockert spricht von den kommunistischen Systemen, von den kommunistischen Systemen, die kontrollierbar sind, weil sie im Staat herrschen, also von Jugoslawien bis Peking. Während Sie von kommunistischen Parteien sprechen, die nicht an der Macht sind. Denn in Italien ist ja meines Wissens die kommunistische Partei noch nicht in der Regierung, nicht? Und auch in Spanien nicht oder in Frankreich. Ich spreche auch von Tendenzen innerhalb Europas. Ich meine, ja, wo sehen Sie, kennen Sie einen europäisch-kommunistisch geführten Staat, in dem es Parteienpluralismus gibt? Ich rede nicht von kommunistischen Systemen, etablierten Systemen, sondern von verschiedenen Tendenzen innerhalb der kommunistischen Bewegung. Und ich finde, dass man sich vielleicht die Möglichkeit verbaut, offen über diese Dinge zu reden. Ja, darf ich mal fragen, können Sie mir innerhalb eines regierenden Systems eine Tendenz nennen, die in der Richtung des Pluralismus liegen würde? Also nicht hier im Westen, sondern... Bitte? Ja, aber Italien ist der... Sie stimmen aber zu, dass Italien nicht das Paradigma ist, an dem man es nachprüfen kann. Das kann man glauben, aber man kann es nicht nachprüfen. Dann ist ja noch nicht geschehen, nicht? Ich hatte noch eine Verständnisfrage an Sie. Sie meinten, dass man über Kommunismus in Deutschland gar nicht frei reden könnte. Ich habe in den letzten Jahren an einer Reihe von öffentlichen, halböffentlichen, privaten Diskussionen über Kommunismus teilgenommen und ich sah diese Gefahr nicht, aber vielleicht habe ich... Ich erinnere mich an ganz konkrete Fälle in Heidelberg aus meiner Studienzeit, wo es nicht möglich war, irgendein öffentliches Gebäude zu bekommen, nur über ganz aktuelle Themen, beispielsweise auch das Terrorismusproblem und Kommunismus zu diskutieren, wo die Stadtverwaltung nicht geweigert hat, für diese Themen ein Gebäude zu bekommen. Die Stadtverwaltung hat, aber Sie waren doch Student und hatten an der Universität, der erste hatte doch immer. Von der Universität ganz zu schweigen. Die Universität hat sich natürlich Bitte? Ich meine, von der Universität ganz zu schweigen. Die Universität war nicht bereit, einen Raum zur Verfügung zu stellen. Wem? Es war eine öffentliche. Ja, wer war der Veranstalter denn da? Der Veranstalter war genau der Leiter des philosophischen Seminars in Heidelberg, der allerdings, vielleicht lag es daran, Herrn Professor Brückner eingeladen hatte. Und dieser Name war so suspekt. Ja, Brücken hat ja geschrieben, was er denkt, das kann man ja nachprüfen. Herr Pomerin, bitteschön. Ich würde da gerne anknüpfen. Es ist für mich noch wieder deutlich, dass das, was wir als Prämisse immer erwähnt haben, der Antikommunismus, der besonders irgendwie bei uns stabilisiert wird aufgrund der Anschauung des anderen Teils Deutschlands, ja, dass eigentlich dieser Zusammenhang, der wird zwar heute etwas verdrängt irgendwo, aber der bestimmt doch im Großen und Ganzen eigentlich immer noch irgendwo, und vielleicht auch nicht ganz so unrecht, was ich gleich sagen möchte, auch unsere jetzige Position gegen den Kommunismus, währenddessen das in Italien noch überhaupt gar nicht der Fall ist. Wenn ich also in der DDR beispielsweise bin und dort nicht nur den Raum verboten bekomme, wenn ich über Demokratie sprechen will, sondern gleich in das lokale Stadtgefängnis der Geheimen Staatspolizei Nachfolge eingeliefert werde, dann muss das doch automatisch bei mir, als jemand, der im anderen Teil Deutschlands lebt, mein Verhältnis zum Kommunismus in einer gänzlich anderen Weise gestalten, als das zum Beispiel in Italien der Fall ist. Das heißt, im Grunde genommen hat sich an der Position, an der besonderen Position, die wir dem Kommunismus gegenüber haben, doch wirklich nichts geändert, weil wir in der Tat immer noch einen Teil dieses anderen Deutschlands haben und dort in Praxis immer konfrontiert werden mit dem andersartigen politischen Verhältnis. Und das ist eben einfach in den anderen Staaten in Europa nicht der Fall und speziell natürlich auch nicht in Italien. Und ich glaube, man muss also auch Verständnis aufbringen für den, der, wie ich dann sehr geschockt, aus der DDR zurückkommt und dann auf einmal sagt, was er als Student immer abgelehnt hat, wenn die anderen gesagt haben, geht doch mal rüber, dann seht ihr, wie das ist. Jetzt plötzlich seinen eigenen Studenten sagen muss, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, ihr würdet wirklich mal 4 Wochen rübergehen und sehen, wie dort ausgebeutet wird, wie es der Spätkapitalismus vor uns noch nicht geschafft hat bisher. Prego. Abbiamo bisogno di una traduzione. Io non ho capito questo, ancora troppo. Sì, Leo, können Sie es? Sì, dice che questo condizionamento all'anticomunismo, che è dato dalla presenza del comunismo nell'altra parte della Germania, esiste fino ad oggi e che determina ancora oggi certe discussioni nella Repubblica Federale, e questo è ben comprensibile, racconta una, che lui è stato lì nella Germania orientale e che lì quando uno vorrebbe parlare di democrazia non deve temere che non gli danno un salone o una sala da discutere, ma lo mettano subito in prigione. E che quando uno dopo queste, dopo tali esperienze, dopo aver parlato con la gente dell'altra parte, torna da noi, ridiventa viva anche in lui un atteggiamento di cui noi avevamo parlato per il periodo di Adenauer, e anche uno che non era favorevole a questo netto anticomunismo che diceva a chi non piace vada lì, si sente più o meno a dire le stesse cose ai suoi studenti quando fanno gli elogi del comunismo, dicendo loro forse sarebbe meglio se rimanesse almeno un mese nella Repubblica Democratica, perché là c'è uno sfruttamento attuato da un capitalismo di Stato al quale finora almeno il capitalismo tardivo della Repubblica Federale non è giunto. Herr Lill, jetzt waren Sie auf der Rednerliste, stehen Sie jetzt. Wollen Sie jetzt gleich? Ich wollte zu der Situation gegenüber dem Kommunismus noch eine kleine Sache hinzufügen, im Sinne hier unseres Vergleichens. Den Italienern fehlt nicht nur die Nähe eines kommunistischen Staates auf dem eigenen Boden, sondern die italienischen Kommunisten waren in der Resistenza sehr stark. Und da gibt es eine Art Konsens, der sich in den Comitati di Liberazione Nazionale gebildet hatte. Von daher ist die Ausgangsposition eben in doppelter Weise anders. Dann wollte ich aber noch eins sagen zu dem, was wir heute über die Stabilitätspolitik Adenauers gehört haben. Also ich bin absolut der Überzeugung, dass es richtig war, 1945, 1949 diese Politik zu betreiben. Und es ist kein Zufall, dass es damals diesen breiten Konsens gegeben hat. Ich frage mich nur, ob nicht seit den 50er Jahren das absolute Verharren auf dieser Politik auch Vakuen und Probleme geschaffen hat. Ich würde nämlich zum Beispiel nicht, wie Sie es eben taten, Zweifel mit Orientierungslosigkeit gleichsetzen. Ich habe den Eindruck, dass in den späten 50er Jahren Adenauer auf eine Kampfrichtung fixiert blieb. Es war ja eindrucksvoll, heute Morgen zu hören, dieses ganze große Unternehmen, was außerdem niemand mitmachen wollte, diese Anti-Cominform-Zentrale. Warum wollten die anderen das nicht mitmachen? Vielleicht waren die Motive sehr verschiedenartig. Jedenfalls, Adenauer glaubte an eine große Wertvorstellung und bekämpfte einen großen Gegner. Dass sich aber daneben ganz andere Entwicklungen vollzogen und dass die anderen Entwicklungen, zum Beispiel das Heraufkommen eines praktischen Materialismus, viel Ärger auf die Ordnung der Bundesrepublik einwirken konnten, dass die kommunistische Gefahr und dass die Säkularisation, von der ja Herr Dennenburg gestern sagte, die war gelaufen, dass die gelaufen war. Dass man aber trotzdem meinte, man könnte auf christlichen Werten den Staat aufbauen, war das nicht eine grandiose Beschränkung, nicht Blindheit, aber doch eine gewisse Einäugigkeit, die dann in den späten 50er Jahren alle die Leute, die nicht von dem Christentum überzeugt waren und nicht von seiner Interpretation aller Adenauer, in ein Abseits gehen ließen, sodass die andere Seite es ganz leicht hatte, alle diejenigen an sich zu ziehen, die mit dieser sehr einseitigen Ausrichtung der adenauerischen Politik nicht genügend anzufangen wussten. Però voluto dire che capisco senz'altro che negli anni 45-49 in Germania si doveva fare quella politica di stabilità che è stata fatta e che c'era anche questo largo consenso per questa politica. Però ho dei dubbi se Adenauer ha fatto bene quando anche dagli anni 50 in poi combatteva praticamente soltanto su due fronti, vedeva il comunismo da combattere e credeva che la tradizione cristiana offrisse le armi per combattere. Però non vedeva, o almeno pare che non vedesse, che c'erano tutt'altri pericoli. Per esempio quel processo di secolarizzazione, che ormai era arrivata a delle forme molto avanzate, che cioè non solo il comunismo, però il mondo secolarizzato non credeva più in quei valori e che dall'altra parte le chiese non potevano più sostenere abbastanza brutale ordine sociale, così che praticamente lui si limitava a combattere il comunismo. Non vedeva questi problemi perché dagli anni 50 in poi tanta gente che non era comunista, che però non vedeva in quei valori tradizionali un ordine di cose valido per loro, erano scontenti e si trovavano in un vuoto politico nel quale poteva entrare facilmente la concorrenza politica degli anni 60. Adesso io ho 1, 2, 3, 4, 6, 7. 5 minuti a ciascuno. No, ma ich möchte fragen, ist zu dem, möchten Sie alle zu dem sprechen, was Herr Lill jetzt gesagt hat? No, io ho una cosa collegata con quello che dicevi, ma in rapporto ad altri fenomeni anticomunistici nell'epoca di Adenauer, sì. Non in Germania. E possiamo cominciare chronologicamente e Sie möchten auch zu dem sprechen, was Herr Lill gesagt hat. Auch nicht direkt, sondern eher nochmal zur Restauration beziehungsweise zu den... Das können wir dann aber nachher. Zum Antikommunismus. Sie möchten auf das antworten, was Herr Lill, weil er wegen der Grundsatzlosigkeit, dann beginnen Sie zunächst. Sie haben das außerordentlich überspitzt, dass Adenauer nur den einzigen Fall gesehen haben. Kommunismus. Adenauer hat in der Tat viel breiter... Sie müssen langsamer sprechen, Herr Kanzelik. ...hat in der Tat viel breiter auch das Problem gesehen, was wir hier schon häufiger angesprochen haben, nämlich den praktischen Materialismus oder die allgemeine Säkularisation. Und hat auch dieses Phänomen auch viel breiter reagiert als Parteigenossen oder katholische Parteigenossen. Hat ja wesentlich weniger als zum Beispiel Süsterhen oder Hoffmann dogmatisch katholische Politik betrieben, sondern hat diesem Materialismus in einer Breite entgegenzuwirken versucht, die nicht nur seine Parteigenossen, sondern auch die Menschen guten Willens der anderen Parteien erreichte. Er hat ja, um ein neues Fundament zu legen, mit Leuten wie Heuss, mit Carlo Schmidt und anderen Politikern anderer Parteien gearbeitet. Welche anderen Möglichkeiten es noch gegeben hätte, das sind Spekulationen, die wir hier nicht beantworten können. Aber dass er schmalspurig und dogmatisch gewesen wäre, das hat Herr Müller aber auch so nicht gesagt. Vielleicht nicht so scharf hat das, glaube ich, nicht gesagt. Ich glaube, wir können aber diesen Punkt da. Wer war jetzt Herr Hockert? Ich wollte auch zu dem von Herrn Lüning gesagt noch was sagen. Wenn Sie langsam sprechen. Ich glaube, dass Adenauer über die Problematik, die Sie ansprachen, noch viel verzweifelter war, als Sie es jetzt sind. Denn genau dies hat er gefürchtet wie den Teufel, die Werteindifferenz, die sich ergibt aus dem Wohlstand und der Fixierung der Bevölkerung auf mehr Geld und mehr Autos. Dies hat er befürchtet. Und da gibt es also serienweise, Herr Hufstadt wird das bestätigen, im Parteivorstand, in Fraktionen, Ängste, die er ausdrückt und Warnungen. Und dieser Versuch eines Antikommunformbüros sollte vielleicht versuchen, dieser Werteindifferenz gegenzusteuern. Aber es war ein ganz untauglicher Versuch, aus verschiedenen Gründen. Nicht zuletzt, weil Adenauer ein strukturelles Problem nicht erkannt hat. Ein strukturelles Problem, welches diese Werteindifferenz erzeugt hat. Nämlich die Konkurrenzwirtschaft, auf die er so gesetzt hat. Die Marktwirtschaft. Denn die Marktwirtschaft vollzieht sich nach der Logik des Lockens, des Werbens, der Attraktion. Nehmen wir, verlange, fordere, jedes Reklameplakat lockt. Ich will haben, ich will mehr haben. Paradoxerweise beruht das kommunistische System gerade nicht auf der Logik des Lockens, sondern auf der Adenauer im Grunde viel sympathischeren Logik der Inpflichtnahme. Erfülle deinen Plan, übererfülle deinen Plan, halte treu zur Partei. Das sind jedes Plakat, welches man in der DDR sieht, ist ein Appell an die Pflicht, an deine staatsbürgerliche Pflicht, an deine Parteipflicht. Und jedes Plakat, welches man in der Bundesrepublik sieht, ist ein Plakat des Lockens, des Will mehr, ich will mehr. Nicht? Hier ist ein ganz tiefes und ernstes strukturelles Problem angesprochen. Die Wirkungen des Problems hat Adenauer erkannt und die haben ihn umgetrieben, die haben ihn zutiefst beunruhigt. Aber ich glaube, er hat keine Lösung auf dieses Problem gekannt, denn er wollte nicht die Konkurrenzwirtschaft in Frage stellen. Hier ist er mit sich selbst nicht fertig geworden. Ich bezweifle, ob wir hier im Raum mit diesem Problem fertig werden. Nicht? Aber das hat ihn, nun ja. Herr würden Sie das vielleicht nochmal ganz kurz, weil er übersetzen, weil es auch an das, was gestern Tenbruck gesagt hat, anknüpft. Certamente Adenauer era più preoccupato di me di queste cose di cui io parlavo un po' innanzi. E però c'è un problema strutturale il quale Adenauer ha visto ma non ha potuto risolverlo e quella economia di concorrenza, l'economia di mercato che deve più o meno cambiare la mentalità gente nel senso del materialismo. Ogni slogan che noi vediamo nelle nostre città è un appello al consumo, a quello che voleva questo e che voleva ancora di più, mentre ogni appello comunista è un appello all'obbligo, al dovere da fare all'interno dell'ordine comunista. Però questo è un problema che evidentemente è praticamente insolubile perché anche Adenauer non voleva rinunciare alla libera economia per stroncare questi processi che anche secondo di lui erano molto negativi e c'erano evidentemente processi che lo preoccupavano negli ultimi anni sempre di più. Jetzt hat sich jetzt wäre Herr Barrier. Vorrei chiedere una spiegazione, precisazione al proprio relatore. Sì. Mi sembra di capire dalla sua relazione che l'anticomunismo di Adenauer era diciamo, strettamente originale ed era molto antico. Sì. Però c'è il fatto che quando Adenauer era al potere, la politica anticomunista di Adenauer ha coinciso con la più grossa operazione anticomunista della storia, che è stato il maccartismo americano, la Red Scare, eccetera. Ecco, vorrei chiedere al relatore se crede che ci sia una relazione fra le due. Non faccio l'ipotesi che gli americani abbiano influito o sì. che Adenauer abbia proposto, ma soltanto sì. Diciamo, quale rapporto. Ecco. Sì. Er stimme zu, dass Adenauers Antikommunismus sehr alt ist. Sie haben ja einige Dinge schon aus der von 1919, 1920 genannt, aber der Adenauer als Bundeskanzler treibt antikommunistische Politik, während gleichzeitig in Amerika, ganz stark in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, starke kommunistische, antikommunistische Konzeptionen die Politik bestimmen, nicht nur McCarthy, sondern allgemein die amerikanische Außenpolitik. Und seine Frage ist, ob Beziehungen bestehen zwischen der amerikanischen Politik der frühen 50er Jahre, späten 40er und der frühen 50er Jahre und Adenauers Politik. Also zunächst muss ich noch mal betonen, dass der adenauerische Antikommunismus genuin ist. Aber man kann durchaus Beziehungen herleiten. Ich deutete es ja kurz an mit der Containment-Politik von Kennan. Die Theorie war ja, dass durch eine starke Förderung des Wohlstands innerhalb der europäischen Staaten ein Abwehrsystem gegenüber dem Kommunismus hergestellt werden sollte. Und in Italien wurden ja vor den Wahlen 48 sehr viel Mittel hineingepresst. Man kann in diesem Zusammenhang auch durchaus die Marshallplanhilfe bringen, die Ähnliches bewirkt hat in Deutschland. Dass Beziehungen also da waren und sich gegenseitig ergänzt haben, das ist, glaube ich, unbestritten. Ich muss aber trotzdem sagen, auch wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, diese starke antikommunistische Strömung in den USA und die Containment-Politik Kennens und die Rollback-Theorie von Dulles, die ja auch wiederum von Adenauer beeinflusst war, so hätte Adenauer auch so antikommunistische Politik betrieben und auch aufgrund des Verständnisses der deutschen Bevölkerung treiben müssen. Herr Capito, Corsini. E qui un po' si ritorna al problema centrale che è quello, come è vero, del consenso. E apparsa una notazione anche dalle parole del professor Ecker, interessantissima, che almeno per una parte della politica di Adenauer il consenso era generale, quella dell'anticomunismo. Cioè non solo il partito cristiano, ma anche il partito socialista, anche gli altri partiti, erano fondamentalmente anticomunisti. Perciò su questo aspetto della politica di Adenauer c'era un consenso generale. In Italia e per De Gasperi la situazione è profondamente diversa, perché De Gasperi ha un consenso dal proprio partito, per l'anticomunismo ha il consenso anche di partiti di centro, di partiti a strutture, a indirizzi liberal-democratici, ma gran parte della nazione invece, gran parte della nazione, e l'abbiamo visto dai risultati elettorali, anche successivi, non dà il proprio consenso alla politica anticomunista di De Gasperi. La situazione è diversa, ma mi pare che il punto di questa origine l'abbia toccato proprio il professor Lill quando lo fa risalire ancora a quella esperienza che è tutta italiana e che credo non ci abbia un'analogia nel mondo tedesco, cioè l'esperienza dei comitati di liberazione nazionale. C'è un fatto che va notato, la Costituzione italiana si continua a dire e si continua a ripetere, e per me questo è un motivo di debolezza, perché le Costituzioni devono avere valore per il futuro, non per il passato, la Costituzione italiana, si continua a dire, è nata dalla Resistenza ed è nata dall'antifascismo. In questo antifascismo e in questa Resistenza ci stava dentro a pieno diritto anche tutto il movimento comunista. Questa è una realtà tutta nostra. La Resistenza ha avuto qui l'indicazione di due vie, si dice sempre la via occidentale e la via orientale della Resistenza. La via occidentale ha finito per sopravvalere, cioè per la rifondazione di uno Stato a strutture liberal-democratiche, a strutture parlamentari pluralistiche. Per cui i progetti politici dell'altra parte, della parte comunista, sono rimasti inattuati e purtroppo anche noi siamo rimasti molto indietro rispetto a quelle riforme, a quella politica sociale, di riforme sociali, che invece è stata tanto e punto importante nei governi, però, di Adenauer. Noi non abbiamo avuto poi l'esperienza di avere alle porte, anche questo l'ha toccato il professor Lee, alle porte immediate uno Stato comunista, come è per la Repubblica Democratica Tedesca, che lì vennero confinate. L'episodio di Tito e della Jugoslavia ha avuto per noi un peso di qualche anno, vero, e niente di più, non ha rappresentato una minaccia. Per cui è ben comprensibile come in Italia, per tutti questi motivi qui, il consenso sia stato parziale nei confronti della politica anticomunista di De Gasperi, mentre invece in Germania, per la politica anticomunista di Adenauer, almeno per questa parte, il consenso è stato generale. Se ho ben capito qual è stato l'intervento di Ockhard, se ho compreso, è così. Sì, sì. Ecco. Herr Corsini, wollte folgendes hinweisen: auf den grundlegenden Unterschied zwischen dem Konsens in Italien und dem Konsens in Deutschland in Bezug auf die Haltung der breitesten Kreise der Bevölkerung zum Kommunismus. Er sagt, die italienische Verfassung kommt von der Resistenz, die italienische Resistenz kommt vom Antifaschismus und vom Antifaschismus über die bis hin zur Verfassung ist der italienische Kommunismus im politischen System präsent, nicht als kleine Sekte, sondern als große Macht. Das hat Konsequenzen. Schon während der italienischen Resistenz gibt es zwei miteinander ringende Strömungen, die West- und die Ostorientierung, das heißt also liberaler Staat oder kommunistisches, oder sagen wir mal nicht liberaler Staat und System. Durchgesetzt hat sich mit De Gasperi und den Parteien des Zentrums die Westorientierung mit liberaldemokratischem Staat und so fort. Für diese Westorientierung war der Antikommunismus auch ein Teil seiner Entscheidungsgrundlage. Aber dieser Konsens, den De Gasperi bei seinen Anhängern hatte, war immer nur die Zustimmung eines großen Teils, 1948 bei den Wahlen einer Mehrheit der Bevölkerung, aber nie auch nur annähernd derart breiter Kreise der Bevölkerung wie in Deutschland, wo nicht nur die beiden großen Parteien CDU und SPD, die ja 1949 nur nicht ganz zwei Drittel der Wählerschaft umfassten, sondern auch alle anderen Parteien, mit Ausnahme also der Kommunistischen Partei, in der Haltung, im Konsens zu Adenauers Antikommunismus keine Unterschiede haben. Und das macht die italienische Situation anders. In Italien gibt es keine sich stabilisierende und daher auch kontrollierbare, nicht an Programmen und Propaganda, sondern an Fakten kontrollierbare kommunistische Herrschaft wie in der SPZ, wie in der sowjetischen Besatzungszone beziehungsweise später in der Deutschen Demokratischen Republik. Ich kann vielleicht für die italienischen Teilnehmer noch hinzufügen, bis 1961 die DDR ihre Grenzen geschlossen hat und die Berliner Mauer gebaut hat, gab es ja eine Kontrolle über den Konsens und Dissens der Bevölkerung, die sogenannte Abstimmung der Füße. 3 Millionen. 3 Millionen Deutsche haben ihre Wohnung und ihren Arbeitsplatz, den sie in der DDR hatten, verlassen und sich in die Bundesrepublik begeben, weil sie die Bundesrepublik attraktiver fanden als die DDR, was man auch, Herr Lill, mit der ganzen Attraktivität und dem Problem, was man auch sehen muss, das ist hier anders geworden. Und insofern, die Tito ist für das italienische Bewusstsein und das Tito-System ist für das italienische Bewusstsein immer nur eine Episode geblieben, während die DDR und überhaupt die kommunistische Herrschaft in Osteuropa für das deutsche Bewusstsein eine viel stärkere Realität war. Insofern stimme er dem, was Herr Hockerts gesagt habe, im Prinzip zu. Signora, per favore. Silenzio. Oh, devo tradurla? No, no. Prego. Sì, così chiedo, è una domanda. Cioè, i vari interventi dei colleghi tedeschi, così mi sembrano, mi pare, confermare la tesi del primato della politica estera nella storia della Germania contemporanea sulla politica interna. Nella politica estera il vero elemento appunto catalizzatore del consenso attorno alla figura così di Adenauer. Anche perché se ben guardiamo la proposta di politica interna, fino a che punto c'è stata una proposta originale, intendo dire diversa dal liberalismo e dal comunismo, e questo vale secondo me anche per De Gasperi, cioè fino a che punto si è realizzata la terza via fra i due opposti sistemi, non certo nel campo economico, dove mi pare sostanzialmente c'è stata, si è realizzata una restaurazione del capitalismo e del liberismo economico, e qui ritorno all'osservazione che ha fatto il professor Lee, cioè fino a che punto in Italia e in Germania è stato il comunismo e non appunto il capitalismo il responsabile di quei mali che tanto così avvertiva il cancelliere degli anni 60, quindi consumismo e quindi materialismo, insomma. Ecco. Sie geht von Folgendem aus, von der These des Primats der Außenpolitik, der, wie sie meint, in der deutschen Historiografie eine sehr lange Tradition habe. Und folgert nun daraus, ist nicht der Antikommunismus auch eine Konsequenz aus einer Antwort auf außenpolitische Situationen? Und Ihre Frage ist, Ihre Meinung ist, der Konsens, den Adenauer im Innern findet, gründet sich, basiert wesentlich auf dieser gemeinsamen außenpolitischen Überzeugung. Aber sie fragt, ist denn tatsächlich in der Innenpolitik, bis zu welchem Punkt gibt es denn tatsächlich einen dritten Weg, der nicht Liberalismus und nicht Kommunismus ist? Wobei sie mit Liberalismus wahrscheinlich stärker den Kapitalismus gemeint haben, also die wirtschaftliche Form, nicht die politische Form. Gibt es hier tatsächlich einen dritten Weg? Das ist die Frage, die sie stellt. Ich glaube, wenn ich darauf vielleicht antworten darf, einmal überschätzen Sie ganz wesentlich die Bedeutung des Primats, des sogenannten Primats der Außenpolitik als Tradition der deutschen Geschichtswissenschaft. Das ist eine Meinung, die der von mir geschätzte Kollege Wähler seit 10 Jahren zwar etwa 50 Mal publiziert hat, die aber den Nachteil hat, mit den Fakten nicht übereinzustimmen. Ich werde jetzt in der nächsten Woche in der Frankfurter Allgemeinen und in GWU das auch einmal sehr deutlich sagen. Den Primat der Außenpolitik kann man für den Antikommunismus Adenauers und der deutschen Bevölkerung deshalb nicht als Interpretationsmuster benutzen. Der Capisco. Mal Claudio Remo. Boy. Kann man schlecht als Interpretationsmuster benutzen, weil in der Vorstellung Adenauers der Kommunismus ja eben nicht nur, überhaupt nicht primär ein außenpolitisches Phänomen, wenn Außenpolitik, Diplomatie und Militär und so weiter, sondern ein geistiges Phänomen ist. Ein geistiges, ein kulturelles, ein geistiges Phänomen, ein politisch-geistiges Phänomen, das daher gar nicht mit außenpolitischen Dingen, sondern nachdrücklich mit den Methoden, Mitteln geistiger Auseinandersetzung behandelt werden muss. Und gerade die Innenpolitik Adenauers ist nicht konzipiert, weil wir eine Außenpolitik gegen die uns bedrohende Sowjetunion führen müssen, deshalb müssen wir im Innern Reformen machen, sondern umgekehrt. Wir wollen ja gerade Reformen machen und das stabilisiert außerdem nach außen. Es ist also eine völlige Interdependenz und nicht eine Ableitung des einen vom anderen. Was den dritten Weg betrifft, so ist der Slogan, der übrigens nicht von Erhard, sondern von Müller-Armack, seinem Staatssekretär, stammt, der sozialen Marktwirtschaft die Antwort. Wir haben in der Bundesrepublik nach 1949 nie freie Konkurrenzwirtschaft gehabt. Es hat immer und gibt auch heute, allein schon in der gesamten Agrarwirtschaft durch die EG, aber auch in anderen Bereichen, es hat immer Antikartellgesetzgebung. Es gibt weite Bereiche des Wirtschaftlichen, in die der Staat ständig dirigierend eingreift. Und das ist, und zwar waren diese Eingriffe des Staates unter Adenauer, sollten sich legitimieren mit dem Wörtchen sozial. Nämlich, wenn es für die Verbraucher, für die Endverbraucher notwendig ist, für den Gewinn, sondern für den Bedarf notwendig wäre, dann sollte steuernd eingegriffen werden. Das hat auch Erhard getan. Das Erste, was er bei dem Riesenpreisanstieg nach der Währungsreform 1948 einführte, war, dass er Einfuhren Billigwaren im Ausland kaufte, sodass die deutschen Produzenten ihre Preise heruntersetzen mussten, um verkaufen zu können. Mit heutigen Beispielen gesprochen, er ließ Waren aus Hongkong kommen, damit die Textilien billiger wurden. Damals war Hongkong allerdings nicht so wichtig. So, jetzt müsste ich das noch zu übersetzen. Kann man das? Ja, sono tre punti. La prima, lui nega che la Cina ha capito male una parte della città. Lui ha detto che la politica estera, come viene ribadita da certe scuole storici, soprattutto da Melo, che ormai da 10 anni ripete che sia stato così la cosa della politica estera. Il secondo è che nel caso specifico non si può dire che l'anticomunismo sia stato soprattutto politica estera. Abbiamo appena 10 minuti di economico. Non era tanto il pericolo che veniva dall'Unione Sovietica, però il comunismo viene da lui inteso come un movimento culturale, spirituale, che poteva agire sia sul fronte esterno, sia sul fronte esterno ed interno, e che perciò si arrivava ad una vera interdipendenza di politica interna, di equilibrio sociale e di politica estera. Non si facevano le riforme soltanto per immunizzare la popolazione, però c'era un riformismo proveniente dalle tradizioni di cui abbiamo parlato, che poi fu messo in nesso diretto con l'anticomunismo, cioè equilibrio sociale, lotta contro il comunismo sul piano interno più che sul piano esterno. E poi la terza via, qui descrive la sociale Marktwirtschaft proprio come questa terza via, e spiega che noi in Germania, il secondo dopo guerra, non siamo mai più tornati ad una vera ed esclusiva economia di concorrenza, che c'erano sempre certe ingerenze e competenze statali che per esempio vietavano la formazione di grandi cartelli e che venivano intorno alle esigenze degli stati e della popolazione più povera. Così la terza via sia stata proprio questa sociale marginalizzata. Sì. Er war vorhin dran. Und ich möchte bitten, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Ja. Deswegen beschränke ich mich auch nur auf einen Abschnitt dessen, was ich ursprünglich sagen wollte. Und zwar möchte ich nochmal zurückkommen auf das, was der Herr Janetzki gesagt hat. Das heißt also, ich möchte zurückkommen auf die Verfassungswirklichkeit im Gegensatz zu dem, was Rockertz vorher gesagt hat, als er diesen prägenden Satz aus dem Parlament, also mit der Meinungsfreiheit, die denen nicht gewährt werden darf, die selbst diese Meinungsfreiheit gewähren wollen. Die Verfassungswirklichkeit sah nach meiner Überzeugung so aus, dass also der Antikommunismus, der eine politische Ideologie war, die aber mehr von den Alliierten ausging, also wenn wir an Schulen und dieses Containment denken, in das Innere übertragen worden ist durch Adenauer, und dass der Antikommunismus nicht nur gegen Kommunisten gerichtet war, also gegen erklärte Verfassungsfeinde, sondern dass er ein sehr feines System, ein sehr feines System von Bekämpfung der jeweiligen politischen Gegner zur Folge hatte. Ich meine auch, oder ich stelle auch die These auf, ich bin ja nicht der Einzige, dass zum Beispiel der Antikommunismus auch dazu gedient hat, die innerparteiliche Opposition, sprich SPD, Gewerkschaften, dadurch, dass sie in Berührung mit dem Kommunismus gebracht worden ist, zu diskreditieren. Und man sieht auch, als Beispiel nehme ich nur mein Wahlplakat aus dem Jahr 1953, alle Wege führen nach Moskau und wer es gemeint, nicht die KPD, die zu dem Zeitpunkt schon von den Stimmenanteilen her völlig unbedeutend war, sondern die SPD war. Und dann möchte ich nochmal ganz kurz, einige Techniken zitieren, kann man hier anzweifeln. Es gab Techniken, zum Beispiel, es gab den Vorwurf personeller Berührung mit den Kommunisten, sogenannte Kontaktschuld. Es gab den Vorwurf sachlicher Übereinstimmung mit den Kommunisten, die Konsensschuld, die Methode der polemischen Umdeutung, den Vorwurf der Einseitigkeit und die Kuhn-Bohm-Methode, also wem nützt die Nützlichkeitsmethode. Und insgesamt die moralische Diskriminierung, die dann halt auch die Leute betraf, wir denken nur an die hessische Landesverfassung, die also eine teilweise Vergesellschaftlichung im wirtschaftlichen Sektor voraussah. Ich denke auch an die Teile der Bevölkerung, die also keine erklärten Kommunisten waren, weder in der KPD noch sonst so organisiert, die aber dann in diesen Diskriminierungsstrudel hineingezogen worden sind, und das war ein erheblicher Teil der Bevölkerung. Wollen Sie das ist heute immer noch so. Ja. Ich denke nur an die Berufsverbote. Ja, ich verstehe, ich habe das zum größeren Teil nicht verstehen können. Zum Beispiel die hessische Landesverfassung ist nie diskreditiert worden und der Artikel 41 ist ausgeführt worden. Das weiß nur niemand. Er ist ja ausgeführt worden. Nur sind die Buderus-Werke sind ja verstaatlicht worden. Nur sind die dann so schlecht gegangen, dass der hessische Staat sie dann wieder rückverkauft hat. Das hat aber nicht nur den Artikel eingeführt. Das war der Sozialisierungsartikel, die Sprache der Volksgesellschaften. Das war der, nicht so gemeint, sondern das war der Sozialisierungsartikel. Also was die jetzt für Landesverfassung soll, habe ich nicht verstehen können. Und was kann auch noch sagen, Friedenskongress geblieben. Können Sie vielleicht einmal das, was Sie eigentlich sagen wollten, den Leitgedanken in einem Satz nochmal zusammenfassen? Sonst ich habe es nicht. Nein, sonst geht das nicht. Geht nicht. Ich weiß nicht, ob ich so unklar war oder ob das nicht. Ja, das kann auch am Rezeptor gelegen haben. Nur ist da eine gewisse. Ich hab's auch nicht. Herr Pommerin, dann Herr Schanatzky. Vielleicht ist es in dem Buch, das Sie vorgelesen haben, auch undeutlich ausgedrückt. Ja, das glaube ich nicht. Meinen Sie nicht? Ja, gut, Herr Pommerin. Ich wollte noch mal sagen, Auseinandersetzung mit dem Antikommunismus als interne Auseinandersetzung, als geistige Auseinandersetzung, Herr Rogatz konnte eben, als Sie sprachen, nur einwerfen, innere Stabilisierung. Ja. Es wäre jetzt wichtig, das ganze Raster noch mal aufzuzählen, das können wir uns aber sparen, aber das müsste man noch mal stärker machen, von dem Kastenwesen bis über Rente, dynamische Rente und so weiter. Man müsste das mal alles aufzählen und zeigen, die sind also keine außenpolitischen Reaktionen, sondern es sind konkrete innenpolitische Reaktionen. Umverteilung von Sozialprodukten. Dann das Zweite, was bei mir auch noch auf der Zunge liegt, da wollte ich Ihnen erstmal vehement widersprechen. Sie haben vorhin gesagt, die Abstimmung mit den Füßen, und haben dann zu Herrn Will gesagt, mag sein, dass aufgrund des mangelnden oder weniger werdenden Attraktionen die in der Bundesrepublik diese Abstimmung etwas nachlässt. Klang so an. Auch wenn ich nur die Einzelpersonen sehe, die sich da immer noch in Lebensgefahr begeben, diese Abstimmung findet wieder statt. Sie findet aber mehr in den Gehirnen statt, in den Köpfen. Und die Ausgewiesenen oder besser gesagt die freiwillig rüberreisenden zeigen uns, dass irgendwas in diesem System noch nicht ganz schwierig sein kann. Ich habe mich dann falsch ausgedrückt. Was ich sagen wollte, war: Bis 1961 ist der Strom der Flüchtlinge aus der DDR gestiegen. Und ich wollte sagen, das widersprach der Sorge Adenauers davor, dass die Konsumgesellschaft in Deutschland immer mehr materialistisch werde und immer weniger Werte habe. Denn das ist in den späten 50er Jahren gleichzeitig, ist diese Konsumgesellschaft von dort her attraktiv. Und selbst sind Zweifel da. Herr Lill, Sie kommen noch gleich mal. Direkt zu Herrn Hase. Also, ich habe nicht alles verstanden, aber ich meine doch, einen Gedanken herausgehört zu haben, auf den ich gerne von den Adenauer-Spezialisten doch eine Antwort hätte. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann behauptet er, der Antikommunismus wurde verwendet worden als Mittel der innenpolitischen Disziplinierung. Und Adenauer und seine Freunde helfen damit den Leute, die in den eigenen Reihen widersprachen, zurückgedrängt. Und sie hätten auch eben Leute, die gar keine Kommunisten waren, die nur anders dachten als Adenauer, des Kommunismus verdächtigt, darüber diskreditiert und in ein nicht genau beschriebenes Abseits gestoßen. Kann man das so zusammenfassen? Beispiel, bitte? Ich kenne die Beispiele nicht. Ich weiß nicht. Können Sie irgendeinen in der CDU sagen, mir einmal nennen, der mit dieser Begründung von Adenauer, wir wollen gar nicht so weit gehen mit Diskreditierung und so, Schwierigkeiten bekommen hat? Meinen Sie nicht jetzt? Ja, das war doch Ihre These. Ich habe von der innenpolitischen Situation gesprochen. Sie sprachen aber von innerparteilich und sprachen dann von SPD, deswegen war es auch so unverständlich. Ich meinte die innenpolitische Situation. Ja. Und ich habe ja auch gesagt, dass der Antikommunismus dazu verwendet wurde, auch gegen die SPD zu übrigens, gegen die Opposition. Ja, genau das ist. Ich habe mich von der CDU. Übrigens, eine Ihrer Thesen, die ich verstanden habe, war, oder Ihrer Meinungen, Ansichten, war, dass der Antikommunismus von Truman und der amerikanischen Besatzungsmacht nach Deutschland importiert, dann von Adenauer ausgeführt wird. Wenn ich es ganz kurz zusammenfasse. Das ist ganz schlicht Unsinn. Das ist ganz schlicht Unsinn. Das Gegenteil ist der Fall. Adenauer war das von Anfang an, eher einen Amerikaner kennenlernte. Er war es vielleicht nicht so rabiat wie Schumacher. Schumacher war gerade in dieser Haltung, ehe er mit einem Amerikaner sprach, ehe der Krieg zu Ende war, viel rabiater noch als Adenauer. Das galt auch für die anderen. die Kräfte in der SPD und die Kräfte auch außerhalb der SPD brauchten die den amerikanischen Antikommunismus gar nicht, zumal dieser amerikanische Antikommunismus ja erst bei uns begann, nachdem die Amerikaner anderthalb Jahre im Lande waren. Und die anderen hatten sich alle schon öffentlich und deutlich und immer wieder geäußert, ehe die Amerikaner umschwenkten, sodass da also ein völlig ein irriger Kausalnexus hergestellt wurde. Ich habe auch nicht gesagt, dass der Antikommunismus das Resultat des amerikanischen Einflusses hinein in die Bundesrepublik war. Ach so, dann ist gut. Ich habe nur gesagt, es gibt einen engen Zusammenhang zwischen dem Beginn des Kalten Krieges und den praktischen Folgen in der DDR. Ja. Herr Schaller, eine Frage an Herrn Buchert oder auch an Herrn Moritz. Und zwar spricht Adenauer in seinen Erinnerungen davon, dass einer der Hauptpunkte bei der Tagung der CDU von Nähern Wüsten im Februar März 1946 der Kampf gegen Sozialisierungstendenzen innerhalb der CDU war. Gibt es da, können Sie sagen, wie stark diese Komponente war und wie sie sich konkret? Das kann man ganz kurz machen. In Köln. In Köln und Waberberg und in Köln wurde bei der Gründung der Kölner CDU zum Beispiel erwogen, die CDU als christlich-sozialistische Partei zu bezeichnen. Was hier unter Sozialismus verstanden wurde, unterschied sich aber sehr erheblich von dem Sozialismus, den damals die Sozialdemokratie verstand. Wenn von Sozialismus gesprochen wurde und auch von Vergesellschaftung, dann meinte man nicht Verstaatlichung, sondern Enteignung und Überführung des Eigentums in Gemeinwirtschaft. Und das heißt, es sollen viele einzelne, jetzt beginnt schon die Unklarheit, weil man nämlich jetzt nicht konkret weiterdachte. Die Vorstellungen waren zum Beispiel Kommunen oder die Arbeiter, die an einem Werk beteiligt sind, oder Volksaktien, würden wir heute sagen, den Begriff gab es damals nicht. Also sehr vielfältige Formen von Gemeinwirtschaft, wir können noch besser sagen von Vergenossenschaftlichung der Wirtschaft, denn das steckt eigentlich dahinter. Es ist die Tradition der deutschen Genossenschaften, während die Sozialdemokratie auf dem Weg über den, die hat ja noch ihr altes Programm, Verstaatlichung meint. Das Wort Sozialismus hat also eine ganz breite, es gibt ja in Italien, glaube ich, das Wort, es gäbe 65 verschiedene Begriffe des Sozialismus, in Deutschland gab es damals 105. Also, darf ich noch eine Bemerkung machen, weil ich eben den Eindruck habe, als ob der Kommunismus in Deutschland wegen seiner geringen Vertretung in der Wählerschaft gewissermaßen ein Buhmann gewesen sei, den man aus irgendwelchen praktischen politischen Gründen unterhalten habe. Es ist aber für denjenigen, der diese Zeit nicht erlebt hat, die gesamte ältere Generation der Gegensatz zum Kommunismus einer gewesen, der unser privates Leben unmittelbar berührt hat. Die Spaltung Deutschlands ist ein Problem, das sehr viele Familien berührt hat. Heute ist das ausgeglichen. Und sehr viele von uns haben im Jahr des Koreakrieges Angst gehabt, dass eines Tages nicht die Russen, sondern die hochgerüstete, kasernierte Volkspolizei um morgen um 5 Uhr unsere Tür stünde. Das gehört mit in das Bild des deutschen Antikommunisten der damaligen Zeit hinein. Und wenn man nur darauf schaut, sie haben nur 2,2 Millionen Stimmen gehabt, dann geht man manchmal in die Irre. Ich wollte es nicht mehr gesagt haben, aber jetzt ist ja notwendig. Danke. Ich glaube, wir müssen uns jetzt sehr beeilen, dass wir pünktlich.